So, willkommen beim ersten Kandidatengrillen zum Landesvorstand. Heute machen wir das 2 Stunden lang und am Donnerstag den zweiten Teil auch wieder 2 Stunden lang. Und zwar machen wir das so, ist es geplant, dass ich kurz jetzt die Einführung gebe. Das wird jetzt nicht länger als 5 Minuten dauern. Danach sollen sich die einzelnen Kandidaten, die sich im Raum Vorstand befinden, sich kurz vorstellen. Kurz ist wirklich 2 bis 3 Minuten, das Nötigste da sagen. Und danach machen wir eine offene Fragerunde. Da soll wirklich oder darf jeder reden, wie er möchte. Tragt euch dafür einfach in die Redeliste ein. Und dann habe ich mir das jetzt so vorgestellt: Jeder kann da ein paar Fragen stellen. Entweder speziell für einen Kandidaten oder sagt an alle. Wenn das an alle geht, dann geht das nach der Reihenfolge, wie die Nicknames jetzt im Vorstandsordner sind. Also zuerst Florange, dann Gutzbig, Notar und Universalist. Die richtigen Namen stehen auch im Pad mit drin. Das Pad schicke ich gleich nochmal rum oder jemand anders jetzt, während ich kurz einführe. Achtet ein bisschen auf Fairness drauf. Also ich kann jetzt nicht immer richtig einschätzen, ob jetzt die Fragen immer fair sind oder nicht. Da müssen jetzt jeder ein bisschen drauf achten. Oder der Kandidat kann dann sagen, nein, die Frage beantworte ich jetzt nicht, ist gut. Und kann sich dann jeder selbst seine Schlüsse draus ziehen. Gut, man kann natürlich auch sehr viele Fragen stellen, wenn man hat. Dann stellt man sich an die Redeliste wieder hinten ran, so dass, also möglichst wollen wir aber darauf achten, dass jeder seine Fragen loswerden kann und nicht einer alle Fragen stellt. Ich nehme keine anonym gestellten Fragen an, weder per Chat oder sonst was. Da müsst ihr jemanden finden, der sie für sie stellt. Das Ganze wird hier aufgezeichnet. Ich habe das mal gefragt, wie das in anderen Landesverbänden so ist, und die haben gesagt: Bei Grillen zeichnen sie auf, tun das ins Wiki oder Internet oder so. Ich werde es dann auf archive.org hochladen. Und dann bleibt das erstmal so lang drin, wie das so lang bleibt. Kann sein, dass es nach 1 Jahr oder 2 Jahren wieder verschwindet. Kann sein, aber also die Kandidaten sollten darauf sich befasst machen, dass das, was wir jetzt hier aufzeichnen und ins Internet stellen, das ist eigentlich für die Ewigkeit da. Also es kann sein, dass ihr in 10 Jahren, wenn ihr irgendwie Bundeskanzler werdet, immer noch irgendwie drauf angesprochen werdet, weil da irgendwelche Aufzeichnungen rumschwirren. Gut, das wäre es zur Einführung von mir schon. Wenn es jetzt keine konkreten Fragen gibt, dann würde ich gleich zum zweiten Punkt durchgehen mit der Vorstellung der Kandidaten. Also hat jemand jetzt erstmal eine Frage dazu? Gut, das sehe ich nicht. Dann würde ich einfach sagen, wir fangen einfach an. Der Florian Bogor kommt noch ein bisschen später. Der macht das halt später, wenn er kommt. Also ich Viertel vor 9 oder 9 oder sowas wollte er vorbeikommen. Ansonsten fangen wir an mit Florange. Das ist Florian Unterburger aus Dresden. Bitte. Hallo alle miteinander. Ja, ich habe mich entschieden zu kandidieren für den Landesvorstand, für Vorsitzenden oder Beisitzer, zu meiner Person. Ich bin seit circa einem Jahr Pirat hier in Dresden, bin Beisitzer im Kreisvorstand und ja, ich habe, warum kandidiere ich für Vorsitzender oder Beisitzer? Weil ich persönlich mich mehr als Generalist sehe, das heißt jemand, der organisiert und der den Überblick behält über verschiedene Angelegenheiten und nicht spezifisch agiert quasi, zum Beispiel als Schatzmeister oder Generalsekretär, der ja ein sehr fest zugewiesenes Aufgabengebiet in einem Vorstand hat. Meine Kandidatenseite, weiß ich nicht, ob ihr schon mal gelesen habt. Ich versuche jetzt ganz kurz nur meine Ziele zusammenzufassen. Ich will euch hier nicht überfluten. 5 Themenbereiche: interne Vernetzung. Da geht es mir darum, dass wir das Kreisdenken stärker überwinden in Sachsen und dass wir mehr uns zusammengehörig fühlen im Landesverband. Dazu habe ich verschiedene Punkte aufgeführt. Die könnt ihr euch selber durchlesen. Wenn ich jetzt alle einzelnen Punkte aufzählen würde, würde es wirklich den Rahmen sprengen. Dann zweiter Punkt ist externe Vernetzung. Mir ist wichtig, dass wir uns mit den parteiinternen Nachbarverbänden stärker vernetzen, unseren 6 Nachbarn: Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Bayern, Tschechien und Polen. Mir ist wichtig, dass wir uns mit anderen Initiativen, die unsere gemeinsamen Ziele teilen, stärker vernetzen, wie Transparency International, Mehr Demokratie e.V., Liquid Democracy e.V., Chaos Computer Club etc. etc. So viel zu externer Vernetzung. Aktive Vermittlung bedeutet, wir als Vorstand ist mein Ziel, zu vermitteln zwischen Menschen, proaktiver Vermittler sein, das heißt, wenn man einen Konflikt schon erspäht, muss man frühzeitig dorthin gehen und versuchen, das zu schlichten. Wir wählen ja hoffentlich auch bald den Ombudsberater auf dem LPT. Der hat dann auch in Notfällen zumindest die Mediationsaufgabe. Ansonsten ist der Vorstand dazu da, in meinen Augen, um zwischen Konflikte zu vermitteln im Landesverband. Dann Präsenz und Programmatik. Ja, das ist klar, wir müssen in der Tagespolitik in Sachsen irgendwann auch mal stattfinden und mitreden. Das ist ganz wichtig. Dafür braucht man ein Presseteam und muss eine gute Struktur und so weiter. Aber auch da könnt ihr mich später konkreter fragen. Dann wichtig ist, dass wir mehr Programmparteitage kriegen und dass die zweitägig sind und dass wir allgemein die Vernetzung so stärken, dass mehr Programm am Ende rausspringt. Genau, und mein letzter Punkt von den 5 Programmpunkten ist das Thema Initiativtransparenz. Ich bin nämlich der Meinung, dass es gibt ja diesen Ausspruch der Informationshohlschuld. Ich bin der Meinung, der Landesvorstand hat auch eine Informationsbringschuld, zum Beispiel die er über einen Vorstandsblock nachkommen müsste. Ich bin auch für ein offenes Kassenbuch. Ich bin dafür, dass die Marina Sachsen, also das Vorstandetreffen, offen gemacht wird, auch für die Basis natürlich. Und sollte eigentlich auch Normalität sein, aber ich bin auch dafür, dass wir regelmäßig und zuverlässig einladen und im Nachgang der LAFO-Sitzung die Protokolle verschicken. Das waren meine 5 Punkte, war sehr viel und das ist jetzt auch genug. Jo, das denke ich auch. Danke erstmal, das war Florange, also Florian Utterburger, und er kandidiert für Vorsitz und Beisitz. Dann kommen wir zum nächsten und das ist Gutzbig, also Marcel Ritschel, der derzeitige Gensek aus Dresden. Bitte. Ich komme aus Dresden und habe zurzeit den Posten des Genseks des Kreisverbandes Dresden. Marcel, du bist ein bisschen abgehackt. Ist es besser? Nicht wirklich. Okay. Muss mal gucken, ob ich das ändern kann. Warte mal. Ja, probier das. Das ist, glaube ich, besser für alle. Nicht sektorisiert, klingt das besser? Eher nicht. Ich würde dich erstmal überspringen und am Ende nochmal probieren. Also von den. Ja? Gut, dann kommen wir zu Thomas Walter, Notar 1957. Er kandidiert für den Vorsitz aus Leipzig. Dann bitte, Thomas. Ja, hallo. Also mein Name ist Thomas Walter. Ich bin 55 Jahre, verheiratet und habe 2 Kinder aus erster Ehe. Von Beruf bin ich Notar. Das ist nicht zu verwechseln mit einem Rechtsanwalt, denn die Spezialität meines Berufes ist, dass ich von der Einigung zwischen den Menschen lebe und versuche auch die Einigung zwischen den Menschen herbeizuführen. Mein genereller politischer Standort würde ich als sozialliberal bezeichnen. Groß geworden bin ich politisch, beziehungsweise ich habe meine ersten Erfahrungen gesammelt zur Zeit der sozialliberalen Koalition ab 1972 und bin dann ab 1982 mit dem Auseinanderbrechen der sozialliberalen Koalition dann auch politisch inaktiv geworden. Ich bin immer ein Verfechter von Freiheitsrechten gewesen und auch für einen gläsernen Staat, und das auch aufgrund meiner Erfahrungen auch mit Lobbyismus. Und ich möchte zu meiner Kandidatur sagen, ich habe die mich erstmal sehr spontan zu entschlossen, und das am 20. August, das hatte ich auch dann im Wiki dann entsprechend reingeschrieben. Ich bin der Meinung, dass wir einiges hier in unserem Landesverband verbessern müssen. Wir haben ein paar Tendenzen aufgrund auch der bisherigen Vorstandsmitglieder, der Florian hat es schon angesprochen, die wir eigentlich nicht brauchen können, wie zum Beispiel Hohlschuld. Das ist meines Erachtens gravierend ein Fehler, denn Wir müssen die neuen Mitglieder auch mitnehmen. Wir müssen regelmäßig miteinander umgehen. Wir müssen dafür sorgen, dass jeder auch die Gelegenheit hat, auf die Informationen zurückzugreifen. Man muss sie auch ein bisschen mundgerecht servieren. Und das ist also ein zentraler Punkt, den wir hier dringend verbessern müssen. Es kann nicht sein, dass wir irgendwelche Pläne absagen, weil einfach sich niemand drum gekümmert hat. Da muss also einiges anders werden. Wir stehen jetzt vor einem Umbruch. Wir müssen mit den bevorstehenden Wahlen auch letztlich dem Wähler zeigen, wo wir unsere zentrale Berechtigung in der Parteienlandschaft haben. Das heißt, wir müssen also auch nach außen in die Partei auf Vordermann bringen. Wir müssen auch unsere Inhalte jetzt stärker akzentuieren. Wir müssen sie erarbeiten. Und deswegen ist auch ganz wichtig, dass wir diese programmatische Arbeit auch im Hinblick auf die Landtagswahl von 2014 jetzt forcieren. Und dazu brauchen wir natürlich auch eine innerparteiliche Struktur. Das muss effizient sein. Wir dürfen nicht ständig gegeneinander arbeiten. Wir müssen miteinander arbeiten. Und ich denke mal, persönliche Animositäten sollten wirklich gänzlich in den Rückstand geraten. Wir müssen miteinander aufeinander zugehen. Und ich denke, ich habe in meiner letzten Jahr, wo ich hier dabei war, doch eigentlich auch gezeigt, dass ich eigentlich immer recht sachlich bleiben kann. Ich bin durchaus Stress gewöhnt und kann auch Stress aushalten und denke auch, dass ich hier ganz gut die Dinge soweit, voranbringen kann. Und außerdem habe ich noch etliche Reserven mental, die mich also auch dazu befähigen. Ja, das war's erst einmal. Okay, danke Thomas dafür. Dann kommen wir jetzt zu unserem dritten Kandidaten. Und zwar ist es der Christian Werner, auch als Universalist bekannt, aus Dresden. Dann bitte, Christian. Ja, hallo. Ich bin Christian, 31 Jahre alt, komme aus Dresden, bin Programmierer und Basisberat bisher. Ich kandidiere für den Posten des Beisitzers und möchte an der Stelle darauf hinwirken, dass wir unsere Tools, um gemeinsam zusammenarbeiten zu können, weiter verfeinern. Ansonsten würde ich im Wesentlichen das wiederholen, was der Florian schon gesagt hat. Ja. Ich denke, viel mehr brauche ich jetzt, weiß ich jetzt nicht zu sagen. Gut, okay. Dann danke, Christian. Und ich sehe gerade, wir haben zwei neue Leute dazugekommen. Ich würde erstmal wir gehen erstmal jetzt weiter mit Christian Peters, weil er ganz vorne wieder dran ist. Und am Ende probieren wir es nochmal mit Marcel. Christian, bist du da? Ja, ich bin da. Kann man mich hören? Ja, ich führe dich mal kurz noch ein. Christian Peters aus dem Erzgebirge, derzeitiger Beisitzer, macht gerade die Aufgaben des Gensecs für den Landesvorstand. Und wir haben das jetzt so gemacht, dass jeder kurz, wirklich 2 bis 3 Minuten sich mal hier vorstellt. Und ja, das ist jetzt deine Vorstellung, bitte. Okay, also ich bin der Christian. Die meisten von euch haben bestimmt schon eine E-Mail von mir bekommen über die verschiedenen Ankündigungen des Landesvorstandes beziehungsweise die Einladung zum LPT. Ist ja auch mehr oder weniger, steht mein Name drunter. Ich bin 34 Jahre alt, bin IT-Spezialist. Hauptsächlich arbeite ich zurzeit als Honorardozent im Bereich Ausbildung von Fachinformatikern. Und habe jetzt quasi als Beisitzer hier im Landesvorstand angefangen. Mein Aufgabengebiet hat sich so ein bisschen gewandelt mit der Zeit. Das heißt, dass ich habe unserem Thorsten die Arbeit nach und nach abgenommen und bin mehr oder weniger auf den Posten des Gensecs raufgerutscht. Ja, und meine Vorstellung für also die weitere Arbeit ist einfach die Dezentralisierung der Verwaltungsaufgaben. Das heißt, dass wir unsere Verfahren optimieren, dass wir besser mit den Mitgliedern kommunizieren. Ja, dass auch so die Vorgänge in der Verwaltung auch ein bisschen transparenter werden. Ja, das erstmal zu mir. Okay, danke Christian. Dann haben wir Daniel Riebe, also Daniel R-MacBook heißt er heute hier. Und der kandidiert für den Schatzmeister, ist derzeitiger Schatzmeister aus Dresden. Bitte, Daniel. Ach, ich soll jetzt auch das mit dem Vorstellen machen, ja? Ja, genau. Jeder hat 2 bis 3 Minuten Zeit, sich vorzustellen. So machen wir das. Und danach machen wir die offene Runde mit Fragen. Okay, ich bin der Daniel, ich bin 25 und ich mache das mit den Konten. Und wenn ihr Lust habt, mache ich das demnächst für den Landesverband. Gut, danke Daniel. Dann haben wir jetzt, probieren wir die Verbindung nochmal mit Marcel. Marcel, bitte. Ja, kann man mich jetzt irgendwie besser hören oder Ja, schlechter oder? perfekt. Cool. Ah, also ich bin der Marcel, 27 Jahre jung. Ah, nee, ich bin jetzt 28 geworden. Ach, Mist. Zurzeit Generalsekretär im Kreisverband Dresden. Und meine Motivation der Kandidatur war, als ich mich zur Wahl gestellt habe, gab es noch keinen anderen. Deswegen dachte ich mir, mach ich's doch einfach, weil ich es jetzt auch für Dresden gemacht habe. Ich fand es halt doof, dass der jetzige Generalsekretär die Aufgaben sozusagen von einem Beisitzer gemacht werden müssen und wollte jetzt sicher gehen, dass gerade die Mitgliederverwaltung, was neben Schatzmeisterei meines Erachtens halt mit die eigentlich fast wichtigsten Ämter sind, von jemandem gemacht werden, der auch das Jahr durchhält. Klar kam immer was dazwischen, ist klar. Deswegen meine Motivation zu kandidieren. Ja, Punkt. Gut, danke Marcel. Dann haben wir jetzt so sehr Ganz schnell kurz. dazugekommen, der Florian Bokor. Bist du schon redebereit, Florian? Ja, bin ich. Sehr gut, ich führe dich mal kurz ein. Also Florian Bokor ist aus Leipzig, zurzeit Beisitzer im Landesvorstand. Und wir haben es so gemacht, dass jeder sich kurz vorstellt und danach eine offene Fragerunde machen. Jetzt ist ja deine Vorstellung, bitte. Ja, hallo, ich bin der Florian Bucher aus Leipzig. Ich bin, oh Gott, wie alt bin ich denn? 37, bin selbstständiger Gestalter. Dafür im Landesvorstand, mache dort dies, das und jenes, all das, wofür es irgendwie keine konkreten Aufgabenbereiche gibt. In letzter Zeit sehr viel Pressearbeit, und würde das auch ganz gerne nächstes Jahr weitermachen. Ich glaube, für nächstes Jahr sehe ich meinen Schwerpunkt einerseits in der Wahlkampforganisation. Da arbeite ich ja jetzt auch schon irgendwie mit dem Marc Neis aus Chemnitz ein bisschen zusammen. Und darüber hinaus in der weiteren Ausbau unserer Pressearbeit. Also da haben wir jetzt mit der Sachsenpresse irgendwie ein sehr gutes Team zusammengestellt, das sehr gut und zackig dem Vorstand zuarbeitet, beziehungsweise dann auch wie gestern mit dem Hochschulgesetz passiert, auch mal irgendwie selbstständig aktiv wird, wenn irgendwie andere Piraten an sie herantreten und sagen, hier, wir brauchen eine PM. Ja, das wäre. Okay, also Schluss habe ich gleich nicht mehr mitbekommen, weil du kurz abgehackt warst. Aber ich denke mal, das Wichtigste haben wir mitbekommen. Dann haben wir jetzt noch die Jihan 007. Und ich glaube, der richtige Name ist Karo Gauseweg. Also ganz genau weiß ich nicht, aber du kannst dich ja kurz einmal allen vorstellen jetzt. Also ich heiße Caroline Mahn-Gauseweg. Entschuldigung. Ich bin 31 Jahre alt, wohne in Görlitz, bin mit einem Piraten aus Brandenburg verheiratet und arbeite als Sicherheitsingenieur. Ich habe für euch mal ganz kurz meine Kandidatur oder die Hintergründe meiner Kandidatur in die Wiki gesetzt. Sagst du noch, für welchen Posten du kandidierst? Ich bin gleich, ich gehe gleich weiter. Also ich kandidiere für Vorstand, beziehungsweise wie es mir ein bisschen wäre, eigentlich Stellvertretung und den Beisitzer, denn wie das Florent auch so schon ausgedrückt hat, ich bin mehr so der Generalist, das eint mich mit ihm gewissermaßen. Verstehe mich eher als Koordinator, das ist ein bisschen was, was ich auch beruflich mache, das ist das, wo ich denke, dass ich auch gut bin. Genau, das sind die Posten, auf die ich mich bewerbe. Ich bin aktuell Mitglied des Landesschiedsgerichts in Sachsen. Ich bin Koordinator der AG Bauen und Verkehr und Mitglied der Koordinatorenkonferenz. Also momentan mehr auf Bundesebene aktiv und allerdings auch jetzt im Neugegründeten Sachsenpresse. Ich dürfte einigen bekannt sein als Sitzungsleiter vom letzten DPT und dann auch hoffentlich für nächsten. Und wer auf der Potsdamer Konferenz war, da war ich einer der Heads da vor Ort. Also das sind so meine Spielwesen bisher gewesen. Thematisch bewege ich mich also jetzt eher bei den Bundesthemen. Im Landesvorstand allerdings sehe ich die Aufgabe da irgendwie eher in koordinierender Hinsicht. Also als Sammelpunkt für Ideen, als Inputgeber, als Moderator, wie auch immer. Was ich mir so vorstelle, also wichtig ist mir zum einen die thematische und inhaltliche Ausrichtung der Piraten. Also wir haben mehrere Wahlen jetzt vor uns, das ist die Bundestagswahl, also vielleicht ganz wahrscheinlich so sehr, aber ein Jahr später. Auch die Landtagswahl. Dafür muss noch eine ganze Menge gemacht werden an Programmen, dafür gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Und dessen würde ich mich gerne annehmen. Wer da jetzt Details lesen möchte, das habe ich auf der Seite, die ich hier gerade im Chat gesetzt habe, mal ein bisschen skizziert, was ich mir so vorstelle, wie man eben so eine, ich habe es mal plakativ Programmoffensive genannt, wie man sowas eben vorantreiben kann, was dazu notwendig ist. Ein weiterer Punkt ist das, was ich jetzt als Vorstandsdialog bezeichnet, also es ist ja in letzter Zeit Kritik am aktuellen Vorstand laut geworden, was das Kommunikationsverhalten angeht. Ich kann mich dazu jetzt nicht äußern, ich möchte es auch nicht, aber wenn Kritik laut wird, hat es sicherlich einen gewissen Grund und mir ist es wichtig, dass der Vorstand präsent ist und präsent ist und auch den aktiven Dialog sucht auf verschiedene Art und Weisen. Flo hatte ja da schon ein paar Sachen vorgeschlagen. Ich hatte in meiner Kandidatur jetzt ja auch schon reingeschrieben, ich würde jetzt zum Beispiel mir vornehmen, dann auch jeden KV-Stammtisch mal zu besuchen und mal Rede und Antwort zu stehen, in welcher Form auch immer der KV das eben so möchte. Und was mir noch wichtig ist, deswegen bin ich eben auch im Presseteam, ist eine Fortsetzung und Intensivierung der Pressearbeit. Das haben wir mit der Sachsenpresse, mit dem Pressetreffen, finde ich, gut aufgesetzt. Und das hat sich gestern auch mit der Bearbeitung der Pressemitteilung ganz gut bestätigt. Und das sollte noch intensiviert und weiter betrieben werden. Okay. Das war's von mir. Jupp, dann bedanke ich mich bei dir. Und dann haben wir 3, 6, 7, 8... Kandidaten, wie ich jetzt mitbekommen habe. Wenn noch jemand möchte, kann er jetzt noch gerne rein. Ansonsten würde ich nicht das für heute schließen und dass wir uns heute nur mit diesen 8 Kandidaten beschäftigen. Wer also spontan dann noch kandidieren möchte, dann bitte Donnerstag zum Grillen, weil das wird dann ein bisschen konfus, wenn jetzt jemand kurz vor Schluss noch sagt, hier, ich kandidiere auch noch und solche Sachen. Also dann würde ich vorschlagen, dass wir uns mit den 8 Kandidaten, die wir jetzt haben, heute befassen. Ansonsten, wie gesagt, Donnerstag ist der zweite Teil. Da kann man immer noch, wenn jemand jetzt spontan sagt, Mensch, die Kandidaten treffen mir alle nicht, sprechen mich jetzt alle nicht an, ich kann das aber besser und möchte auch kandidieren oder so. Gut, dann würde ich jetzt in die offene Fragerunde gehen. Und zwar sind jetzt für die Leute, die nicht so oft bei einer Vorstandssitzung oder im Mumble sind, alle sind zurzeit noch im Zuhören. Wenn ihr da was sagt, hört euch keiner. Das heißt, wenn ihr irgendwas sagen wollt, müsst ihr ins Sprechen gehen. Ihr könnt von mir aus gerne ins Sprechen auch bleiben. Bitte keiner in den Vorstand reingehen, damit jeder die Übersicht behält, wer alles die Kandidaten ist. Und für die Leute, die alle später gekommen sind, wenn eine Frage gestellt wird an alle, dann geht das nach dem Nicknames von oben nach unten durch. Also mit Christian Peters angefangen, mit Universalist aufgehört. Wenn ihr aber sagt, ich möchte die Antwort zuerst von Universalist hören, dann sagt ihr es so an. Oder ich möchte das... was ich zuerst Goodspeak das beantwortet und dann, was ich, mir egal oder der Rest ist mir Wurst, was sie dazu sagen, sagt das genau an. Gut, ich sehe, die Redeliste ist leer. Ich setze jetzt, während ich so eine Icebreaker-Frage jetzt stelle, damit er alle ein bisschen mit Fragen reinkommen, den Link nochmal rein mit der Redeliste. Meine erste Frage für alle, es gibt ja Sonntagabend immer so eine Mumble-Sitzung. Wird es euch möglich sein, ab und zu reinzukommen und dort mal teilzunehmen? Und die Frage geht an Christian Peters zuerst. Bitte. Ja, wie man in der Vergangenheit gesehen hat, habe ich das auch ab und zu schon getan. Und selbstverständlich versuche ich mir die Zeit zu nehmen, auch mehr oder weniger regelmäßig vorbeizuschauen. Es wird nicht immer klappen, wegen Familie und so, aber ich werde das also so weiterführen wie bisher, beziehungsweise noch ein bisschen identifizieren. Meine Güte, heute ist ein Knoten in der Zunge, okay. Daniel? Ja, der ein oder andere wird mitbekommen haben, dass ich ab und an mal da bin, eher weniger. Aber ja, ich denke mal, die Frequenz, mit der ich komme, also es ist so bisher immer so alle 2 bis 3 Wochen maximal. Aber ich glaube, dass ich das nicht noch weiter anpumpen kann, weil ja, ich habe halt noch viele andere Sachen, die ich mache und das hat für mich leider nicht noch mehr Priorität. Es wird bei 2 bis 3 Wochen bleiben. Diet Punk? Ja, also ich finde den Mumble-Stammtisch eine super Sache, sage ich auch schon immer. Und wenn er nicht Sonntagabends wäre, wäre ich jedes Mal da. Sonntagabend ist halt irgendwie der heilige Abend von mir und meiner Lebensgefährtin. Ich kann versuchen, wenn dringende Dinge sind, den mal irgendwie mir freizunehmen. Aber Sonntagabend ist halt einfach der Abend in der Woche, wo ich privat habe. Florange? Ja, ich war auch meistens bisher da und ich werde auch weiterhin versuchen, immer da zu sein, weil, wie gesagt, es ist eine super Idee. Sowas brauchen wir zur Vernetzung. Und Sonntagabend, also ich bin jetzt nicht so der Tatortgucker und von daher ist es für mich eigentlich eine gute Zeit. Goodspeak? Ja, also ich war ja auch das öfter mal bei diesem Stammtisch anwesend und werde es in Zukunft, egal ob Vorstand oder Basis, weiterhin zu tun. Jihan? Also ich war bisher gar nicht anwesend, zugegebenermaßen. Das hat 2 Gründe. Zum einen ist sonntags bisher auch immer das Treffen der AG Bau und Verkehr gewesen, dem ich im Moment, wir sitzen gerade noch an der Vollendung unserer Wahlprogramme, also für Bundestagswahl und für das Grundsatzprogramm, auch erstmal noch Vorrang geben würde. Das ist aber hoffentlich zum Ende Oktober auch erledigt. Und weiterhin führe ich die Fernbeziehung. Es ist also auch so ein bisschen so Privatleben und am Wochenende eben halt mal die Ehe nutzen und die Ehe mal zelebrieren. Aber nichtsdestotrotz werde ich mich trotzdem bemühen, dann, gerade wenn es mit der AG Bau und Verkehr dann vom Tisch ist, einigermaßen mich dann die Zeit eben dann zum Sachsen-Stammtisch zu finden. Okay, Notar? Ja, ich war bisher schon öfters dabei, werde auch weiterhin öfters dabei sein. Und was ich auch insbesondere wichtig finde, ist die Berichte aus den Kreisverbänden. Auf die Weise kann man ganz gezielt auch die sogenannte Basis besser hören. Und Universalist. Ja, für mich ist das Sachsen-Mumble inzwischen sowas wie ein Pflichttermin. Ich bin fast jede Woche da und habe auch schon 1-2 Mal die Moderation übernommen. Ich finde es sehr wichtig, weil es halt auch sehr, sehr ökonomisch und ökonomisch ist. Man kann sich halt unkompliziert treffen und ich würde mir sogar wünschen, dass wir das zukünftig häufiger machen, also dass wir uns häufiger im Mumble treffen können, auch in so einem Rahmen. Okay, so, dann haben wir die erste Frage aus dem Zuschauerraum. Der Klüver, kommst du hoch? Da unten hört dich keiner, Klüver. So, schönen guten Abend. Also meine Frage ist an alle Kandidaten gerichtet. Und zwar hört man immer Kritik von vielen Piraten, dass die Kommunikation oftmals hakt. Man weiß nicht so recht, es ist oft ungeübt, Mailinglisten wird kommuniziert, über Twitter wird kommuniziert, Telefon gibt es natürlich auch noch. Also da gibt es ein paar Schwachstellen, weil viele oft Kritik am jetzigen Vorstand geübt haben, ob berechtigt oder unberechtigt, darüber kann man streiten. Was möchten die Kandidaten daran verbessern oder sehen sie überhaupt die Notwendigkeit, etwas an der Kommunikation zwischen Vorstand und dem Rest des Landesverbandes? Was kann man da verändern? Ja, Christian Peters zuerst, oder Klüver? Ist mir egal. Ja, dann fangen wir wieder von oben nach unten an. Christian, bitte. Ja, die Kommunikation, also ein wichtiger Punkt ist unter anderem, und deswegen finde ich das auch toll, ist dieser Mumble-Stammtisch, dass man mal die Vorstandsmitglieder auch mal sprechen kann, ohne diese förmliche Umgebung der Vorstandssitzung, quasi den kurzen Dienstweg verwenden kann, dann muss man natürlich sehen, das ist auch eine Zeitfrage, dass die Vorstandsmitglieder sich auch mal so in Real Life blicken lassen an den verschiedenen Ecken. Das macht es natürlich immer dann auch einfach, wenn der Vorstand selber ein bisschen regional verteilt ist über Sachsen. Da muss nicht einer von, was weiß ich, von Plauen nach Bautzen düsen oder so. Aber das wäre wichtig. Und dann müssen wir einfach auch anfangen, diese E-Mail-Response ein bisschen zu verbessern. Das würde ich versuchen, mit technischen Mitteln zu erschlagen, wie Ticketsystem. Daniel? Ja, zuletzt hat Christian das Wichtigste angesprochen, dass das Ticketsystem erstmal ausgebaut wird und vor allem die Leute es auch benutzen. Das wird immer schon ganz wichtig und ich als Verwaltungspirat, als Schatzmeister sehe mich da mehr in der Pflicht, vor allem die Kommunikation nach innen weiter zu fördern, was halt Kommunikation zwischen den Vorständen in Sachsen auch angeht. Weil die bisherigen Workflows und die Kommunikation zwischen den Generalsekretären und Schatzmeistern ist schon lässt schon mehr als zu wünschen übrig. Und das wäre erstmal meine Priorität. Was die weitere Kommunikation angeht, gehe ich davon aus, dass meine Aufgabe eher sein wird, das Schatzmeisteramt transparenter zu gestalten. Auf Fragen eingehen natürlich immer, ansonsten halt sich darum zu kümmern, dass die Sachen, die halt passieren, halt auch öffentlich irgendwo stehen. Also sowas wie ein öffentlicher Haushalt oder so, da bin ich schon in Gespräch mit Christian Rempel und dass wir da irgendwas machen. Okay, Dietpunk? So, ich könnte jetzt erstmal hier ein bisschen Basisbeschimpfung machen und sagen, die Kontaktdaten des Vorstands sind hinlänglich bekannt, warum redet ihr nicht mit uns? Finde ich irgendwie so ein bisschen komisch, dass wir als Vorstand immer wieder auf die Basis zugehen müssen. Aber dem ist jetzt so. Da sind irgendwie viele gute Dinge gekommen. Rotierende, regelmäßige Real-Life-Vorstandssitzungen mit irgendwie Basistreffen etc. Teilnahme der was mir gerade noch auffällt, wäre einfach eine Sache, dass wir unsere Protokolle besser zugänglich machen müssen. Also Vorstandsblock, wie er auch schon beim alten Vorstand in der Diskussion war. Wenn die Kreise nichts mit uns oder halt so das Problem, das sich mir immer darstellt, ist, dass irgendwie in den Kreisverbänden wahnsinnig viel passiert. Und wenn ich jetzt nicht alle Mailinglisten lesen würde, würde ich davon nichts mitbekommen. Da sollten wir vielleicht irgendwie Möglichkeiten oder Rituale finden, irgendwie, dass wir das verbessern, wie zum Beispiel, was mir gerade einfällt, eine monatliche virtuelle Marina. Also, dass sich irgendwie Leute aus ganz Sachsen treffen und berichten, was läuft eigentlich hier gerade. Okay, der Klüver kann wirklich jederzeit irgendwie nachfragen oder reinreden, wenn dir irgendwas ungenau ist, ne? Dann der Florange, bitte. Jo, ich teile auch die Ansicht von Klüver, dass da was verbessert werden muss. Stichwort Vorstand-Basis, auch wenn wir die Trennung Vorstand-Basis nicht so scharf ziehen sollten, sollte ja ein fließender Übergang sein. Zumindest wäre das ideal. Also konkrete Punkte sind regelmäßige Real-Life-Vorstandssitzungen, und zwar einmal im Monat, fände ich sinnvoll und sollte auch für jeden Vorstand möglich sein. Rotierend in Sachsen. Dann eine Idee ist eben auch, dass wir neben diesem Marble-Stammtisch einmal im Monat auch einen real-life-rotierenden Stammtisch machen in Sachsen. Das ist sicherlich ein sehr, ambitioniertes Ziel, aber die Yuppie-Crew, die im Frühjahr gegründet wurde, hat das durchaus geschafft, immer mit 10, 20 Leuten immerhin, und es gibt ja jetzt auch nicht so viele Yuppies. Also von daher ist einmal Sonntagnachmittag im Monat hat das geklappt, und das ist auch eine Möglichkeit für Sachsen. Also müssen wir halt ausprobieren. Und ansonsten bin ich dafür, auch Sachsencamp zu institutionalisieren, und ich baue auf Ideen, wie man die Transparenz noch verbessern kann. Daniel hat ja schon gemeint, Kassenbuch oder Haushalt offenes, dann natürlich Vorstandsblock. Ja, all das ist wichtig, um die Kommunikation zu stärken. Goodspeak? Ja, also ich wollte auch immer zuerst sagen, immer wenn ich irgendwas vom Landesvorstand wollte, dann konnte ich die kontaktieren und habe auch immer eine Antwort bekommen. Also das ist eigentlich nicht das Problem. Ich sehe das auch eher so wie der Daniel, dass die Verwaltungspiraten untereinander mehr kommunizieren sollten. Ansonsten kann ich auch nur das wiederholen, was dann halt der restliche Vorstand dann für gut erachtet. Aber Ich finde, wenn man den Vorstand erreichen will, dann erreicht man ihn. Es gibt diverse Wege und Mittel. Und von daher würde ich jetzt mein Augenmerk nicht unbedingt auf die Kommunikation Basis Vorstand, sondern eher halt auch auf die Kommunikation zwischen den Vorständen darauf meinen Fokus legen. Aber auch selbst das ist halt, also als Mitgliedsverwalter da auch eher, dass das transparenter gemacht wird, das ist eher die Hauptaufgabe von mir. Okay, Jihan? Also ich glaube, es waren ja zwei Fragen gewesen. Also zum einen, muss die Kommunikation verbessert werden und wie verbessert man sie? Frage 1, muss Kommunikation verbessert werden? Klares Ja von meiner Seite, und zwar jetzt nicht, weil ich jetzt irgendwie finde, dass der Landesvorstand bisher schlecht kommuniziert hat, das kann ich nicht einschätzen. Aber überall, wo Kritik aufkommt, hat es natürlich einen gewissen Hintergrund, um den zu eruieren. Hat einen Hintergrund und der macht es natürlich erst nötig, die Kommunikation in irgendeiner Art und Weise zu verbessern. Wie sie verbessert werden kann, da gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von Vorschlägen. Jeden davon finde ich ziemlich gut. Wir müssen halt nur irgendwie gucken, dass wir das in einem Maß behalten, wo wir dann auch sagen können, das können wir durchhalten über ein Jahr hinweg oder länger. Wichtig ist mir persönlich aber auch, dass man eben nicht nur von sich aus eben Möglichkeiten vorschlägt, um Kommunikation zu verbessern, wie das bisher der Fall war, sondern dass man eben auch hergeht und sagt, ja, liebe Leute, wo hakt es denn bei euch? Und auf diese Weise eben guckt, wo ist eigentlich das Problem, dass diejenigen haben, die kritisieren und jenes zu wenig ist. Und dass wir eben nicht nur von uns aus anbieten, sondern dass wir eben halt auch konkret nach dem Problem suchen und versuchen, wieder zielgerichtet anzugehen. Okay, danke. Dann Notar, bitte. Also von mir auch ein klares Ja, die Kommunikation muss verbessert werden. Und ich denke mal, der Vorsitzende sollte auch regelmäßig in die Kreisverbände gehen, auch in die Ortsverbände, soweit es einen gibt, und sich anhören, was dort alles so ansteht. Es sollte auch so organisiert werden seitens des Vorstandes, dass praktisch monatlich mindestens einmal ein Vorstandsmitglied in den einzelnen Regionen auch wirklich präsent ist vor Ort, auf dem Stammtisch, Arbeitstreffen oder auch Parteitag. Und dann sollte allwöchentlich in den Vorstandssitzungen über die Vorkommnisse in den einzelnen Kreisverbänden auch geredet und berichtet werden, damit wir auch dann uns ein Bild davon machen und vor allen Dingen auch mögliche Streitereien im Keim schon versuchen zu lösen. Das ist meines Erachtens das Allerwichtigste. Wir haben 3 geplatzte Kreisvorstände hier in der jüngeren Zeit und wir müssen gucken, dass wir helfen und vermitteln. Okay, und Christian, also Universalist. Ja, also ich würde die Frage auch so beantworten, dass wir bei der Kommunikation einiges verbessern müssen. Da hat es verschiedene Aspekte. Also zuerst mal muss halt der Vorstand ansprechbar sein für die Basis und dabei spielt es eine ganz wichtige Rolle, dass er sich auch entsprechend präsentiert. Deshalb habe ich auch meine Kontaktdaten sämtlich im Wiki. Also Anonymität bei Vorständen mache ich zum Beispiel nie so. Oder Zurückgezogenheit. Dafür ist es ein zu öffentliches Amt. Umgang mit Kritik, habe ich mir gerade notiert, ist auch eine sehr wichtige Sache bei der Kommunikation zwischen Vorstand und Basis. Wenn der Vorstand Kritik regelmäßig abbügelt, führt das natürlich auch dazu, dass es zu Kommunikationsdefiziten kommt. Wir sollten auch nie nur ständig über Twitter kommunizieren zum Beispiel. Ansonsten sehe ich die Kommunikation mit der Basis als Bringpflicht des Vorstands, weil letztendlich ist der Vorstand Dienstleister und Beauftragter, Vertreter der Interessen der Partei und da sollte er halt auch auf die ganz normalen Parteimitglieder hören. Ansonsten, was die Ergebnisse, die sich aus der Vorstandsarbeit ergeben, reicht es auch nie, das nur aufzuschreiben und irgendwo niederzulegen, sondern es muss halt auch auffindbar und zugänglich sein und möglichst so, dass man nie lange danach suchen muss. Deshalb suche ich auch nach Mitteln, um das zu verbessern, um hauptsächlich natürlich mit elektronischen Medien da für Verbesserungen zu sorgen, indem wir zum Beispiel Dinge, über die der Vorstand redet, irgendwo gesammelt, strukturiert und leicht zugänglich machen. Ja. Okay, danke. Klüver, hast du bestimmte Nachfragen an jemanden? Ich danke für die Antworten. Okay, dann Lupino bitte. Ja, hallo alle. Ich hätte gern von allen Kandidaten gewusst, wie steht ihr zu der Selbstverwaltung der Piraten? Also dürfen die sich selbst organisieren? Inwieweit sind die Rechenschaft dem Vorstand gegenüber schuldig? Sowas halt. Stichwort wäre hier allgemeines, piratiges Mandat. Gut, ich gehe wieder von oben nach unten durch, okay? Lupino? Ja, ich hätte gern, dass der Thomas Walter zuerst antwortet. Okay, dann Thomas Walter und danach Christian Peters nach unten runter, oder? Ja, also grundsätzlich, jeder Pirat ist befugt, sich als Pirat nach außen auch zu zeigen. Er kann seine Meinung kundgeben. Er ist nicht der Vertreter der Partei, das ist schon satzungsmäßig nicht möglich. Aber er sollte natürlich aufpassen, ob er jetzt für sich spricht, für die Partei. Wenn er für die Partei sprechen möchte, weil er sagt, die Piraten sind der Meinung das, dann sollte es sich im Rahmen der Beschlusslage bewegen. Das ist eigentlich auch zu befürworten. Sodass also jeder im Grunde Eigeninitiative zeigen kann, dass ihn keine Grenzen gesetzt. Aber wie gesagt, er darf nicht sich hochschwingen und dann praktisch seine eigene Meinung für die Parteimeinung dann verkaufen. Das sollte nicht sein. Okay, Christian? Ja, ich sehe das eigentlich ganz ähnlich. Also erstmal hat es leider in der Vergangenheit eine Entwicklung gegeben, dass aus dem allgemeinen piratischen Mandat geworden ist, dass man gefälligst alles irgendwo zu genehmigen hat. Das sollten wir vielleicht wieder von wegkommen. Allerdings muss also wirklich darauf geachtet werden, dass nicht jemand sich hinstellt und eine Einzelmeinung als die Meinung der Piratenpartei darstellt. Da sollte er sich vielleicht auch mit der Mehrheit bzw. mit dem Gros der Piraten in seiner Umgebung auseinandersetzen und nicht anfangen, ein eigenes kleines Süppchen zu kochen. Wie gesagt, aber trotzdem sollten wir davon, von diesem Misstrauen gegenüber von Mitgliedern wegkommen und diesen Mitgliedern auch, sagen, macht einfach mal. Dass ein Feedback nett wäre, dass der Vorstand nicht da sitzt und plötzlich gar keine Informationen hat und vielleicht auch angesprochen wird auf irgendwas, ohne Informationen zu haben, das halte ich eigentlich für selbstverständlich, dass man mal kurz sagt, hallo, wir machen das und das, nicht, dass ihr völlig unvorbereitet irgendwo dann dasteht. Ja, also Lupino, prinzipiell, wenn ich auf das Wort Selbstverwaltung in deiner Frage zurückziele, würde ich sagen, ja, gerne, immer und so viel ihr wollt, so viel ihr könnt, weil nur wenn ihr mitarbeitet, was heißt ihr, ne? Also nur wenn alle mitarbeiten, dann kann es hier irgendwie was werden in Sachsen endlich. Was jetzt, wenn wir das weiterspinnen, du sagtest ja dann auch Piratics Mandat, da wäre ich wieder ein bisschen vorsichtiger. Da würde ich doch fordern, dass jeder, der meint, für die Piraten sprechen zu wollen, sich dann sein basisdemokratisches Instrument der Wahl, sei es eine KV, eine Ortsversammlung, ein LPT oder auch ein Vorstand, also Vorstandsbeschluss, weiß ich nicht, dann vorher vielleicht nur mit Liquid Feedback Umfrage oder so, dass er dieses wählt, um sich dann die Unterstützung der Basis zu holen, weil die Basis dann sagt, dass derjenige kompetent ist, in einem bestimmten Gebiet zu sprechen. Ist das nicht der Fall, sehe ich es sehr kritisch, wenn auf einmal einzelne Piraten anfangen, über die Außenpolitik im Kosovo zu reden oder, keine Ahnung, die Vogtland-Jungs wieder einen raushauen. Jo, Deipunk? Ja, allgemeines piratiges Mandat wurde ja schon öfters genannt. Die Dinge, die hierbei für mich wichtig sind, ist, dass das allgemeine piratige Mandat die Drei-Piraten-Regel beinhaltet. Also wenn du eine gute Idee hast, frag zwei weitere Piraten, die nüchterner sind als du, ob diese Idee wirklich gut ist. Das ist ganz wichtig, weil viele von uns haben tolle Ideen, die, wenn man da irgendwie zu dritt draufschaut, sich als großer Blödsinn darstellen. Beispiel von Daniel, das mit den Vogtland-Jungs. So, da hätte Lektorat von zwei weiteren Piraten durchaus geholfen. Das hätte vielleicht sogar eine gute Presseerklärung werden können. Florange? Weil da... ich bin noch nicht fertig. Dann weiter zum allgemeinen piratigen Mandat. Wir kommen jetzt in einen großen Wahlkampf rein. Wenn der Vorstand mit jeder einzelnen kleinen Aktion belästigt wird, dann kommt der Vorstand nicht drum rum. Also dann kommen wir außer Dinge genehmigen, nichts zu machen. Wenn es nichts kostet, einfach machen. So einfach ist das. Eigentlich sehe ich im Wahlkampf die Aufgaben des Vorstands nur darin, irgendwie große Materialberge und das Budget zu verwalten. Und zu den angesprochenen Pressekontakten ist es ganz, ganz wichtig, dass Piraten, die Pressekontakt haben, eben kein Ich haben, keine private Meinung. Dass sie nicht dann sagen, ich privat bin der Meinung, irgendwie Wawrzynski wäre ein guter Bürgermeister für Leipzig, wenn es irgendwie nicht Parteimeinung ist. Und dann kann es für mich im Vorfeld total wurscht sein, dass es dazu eine Parteimeinung gibt. Sage ich die, wenn es zu einem Thema keine Parteimeinung gibt, probiere ich aus Parteimeinungen was abzuleiten und kennzeichne das dann auch als Ableitung. Und wenn es dazu dediziert gar keine Meinung gibt, sage ich halt, da gibt es halt leider keine Meinung. So, und komme nicht mit meiner Privatmeinung irgendwie raus, weil irgendwie so wie wir in der Presse auftreten, egal wer als Pirat in der Presse auftritt, tritt als Pirat in der Presse auf und vertritt da bitte nur Piratenpositionen. Punkt. Gut, danke Dietpunk. Und dann Florange jetzt. Ja, also allgemeines piratiges Mandat. Ich finde es grundsätzlich sehr gut, wenn Piraten aus Eigeninitiative was auf die Beine stellen. Wenn einer einen Anstoß gibt und noch zwei andere findet, ist es noch besser. Aber auch ein Einzelner kann, finde ich, gute Impulse geben. Und es ist in meinen Augen eine Frage der Vernetzung des Vorstandes mit der Basis. Und auch hier nicht die Linien so scharf ziehen, aber es ist eine Frage, wie der Vorstand quasi nach unten hin vernetzt ist, um schon im Vorhinein zu erkennen, ob da was in die falsche oder in die richtige Richtung läuft. Stichwort Vogtland, Jungs. Ich glaube, es ist wichtig, dass man da schon früher auf Tuchfühlung geht und quasi schon präventiv so etwas eventuell verhindern kann. Es ist natürlich nie, es kann auch sowas immer passieren, aber man kann, denke ich, viele solche Fälle präventiv verhindern. Deswegen, ich bin großer Fan von Eigeninitiative und von Selbstverwaltung. Nur, und da muss ich nochmal meinen Vorrednern in gewissem Maß zustimmen, ist es ein Unterschied, ob ich in der Partei irgendwas organisiere, mache, tue oder ob ich nach außen hin die Partei vertrete. Und da ist es ganz schwierig, auch wenn jemand gerne da seine Einzelmeinung verkündet und es dann auch explizit betont, ist natürlich die Frage, ob das so in den Medien ankommt. Ja, das ist ja wie bei unserem Ex-Bundesvorsitzenden auch oft schwierig gewesen, auch wenn Sebastian Merz gesagt hat, das ist meine Privatmeinung, haben dann die Zeitungen am nächsten Tag trotzdem geschrieben, die Piratenpartei ist für dies und das. Deswegen muss man da sehr vorsichtig sein und ich denke, die Außenvertretung fällt nicht unter das allgemeine piratige Mandat. Okay, danke. Und der Goodspeak, bitte. Ja, ich hatte es auch vorhin schon mal in den Chat reingeschrieben. Ich habe jetzt die ganzen Antworten mitbekommen, aber habe leider die Frage verpasst. Ich kann mir jetzt schon denken, worum es geht, aber kann die Frage eventuell nochmal wiederholt werden? Soll ich? Bitte. Okay, also die Frage war, wie steht ihr als Kandidaten zur Selbstverwaltung der Piraten? Also das Stichwort wäre hier allgemeines piratiges Mandat. Wie steht ihr dazu? Okay, naja, also ich finde das halt gut, dieses piratige Mandat. Man muss jetzt nicht unbedingt immer alles festschreiben und alles festmachen mit irgendwelchen Regeln und macht das so, macht das so. Aber wenn jemand eine Idee hat, das sich mit dem Parteiprogramm auch deckt oder halt der Partei voranbringt, dann soll er halt machen und nicht wegen jedem kleinen Pups den Vorstand anrufen sozusagen, sondern einfach machen. Wir sind eine Mitmachpartei, wir leben davon, dass gemacht wird. Okay, und Jihan, bitte. Ja, also es sind jetzt eine ganze Menge Sachen gesagt worden, denen ich im Grunde nur zustimmen kann. Es ist ja so, dass aus der Freiheit zur Eigeninitiative und auch aus der Freiheit etwas zu tun, eine Idee zu verfolgen, ohne nachfragen zu müssen, darf ich das jetzt erstmal eine ganze Menge Kreativität auch erwächst und dieses Potenzial auch definitiv genutzt werden muss und auch genutzt werden sollte und so behalten behält jeder einzelne Pirat Spaß an der ganzen Geschichte. Ich finde das sehr wichtig. Es hat natürlich gewisse Grenzen. Das hat sich in den letzten Wochen, Monaten und ich, na, sag mal, in den letzten 2 Jahren auch irgendwo gezeigt, dass das Mandat von wegen der Macht entscheidet, gern auch einfach mal zum ich quatsch einfach mal drauf los und funktioniert wird. Das geht in meinen Augen aber nicht. Denn, auch wenn man die Freiheit hat zu tun, was man tun möchte, befreit einem das nicht vom Nachdenken, bevor man etwas tut, und das Recht nicht vom Nachdenken, bevor man etwas nach außen kommuniziert. Also mit der Handlungsfreiheit geht auch eine gewisse Verantwortung einher. Verantwortung gegenüber anderen Piraten, die man damit in irgendeiner Art und Weise treffen kann, und auch Verantwortung gegenüber der Partei, was die Außenwirkung angeht. Wir sollten auch nicht vergessen, wie die Steuern gerade in zwei, beziehungsweise eigentlich insgesamt 4 Wahlkämpfe zu in den nächsten 2 Jahren. Und da ist natürlich Außenwirkung ein großes Thema. Und jedwede Aktion, die, auch wenn sie jetzt formal richtig und auch durch Satzung gedeckt und alles, was nicht, also an sich sauber ist, kann sie immer noch richtig dumm hinten rauskommen. Also das gab es jetzt auch mehrere Beispiele in der Vergangenheit. An der Stelle gehört eben zum piratigen Mandat nicht nur, du hast die Freiheit zu tun, sondern du hast auch die Pflicht darüber nachzudenken, was daraus erwachsen kann. Und das, wenn man sich das vor Augen hält, dann glaube ich, ergibt sich das meiste sowieso von selbst. Dann ergibt sich daraus, wen spreche ich an, wen frage ich, dann ergibt sich daraus auch die 3 Piratenregeln, die ich an sich ziemlich gut finde. Also die Freiheit zu handeln, ja, aber Freiheit geht immer mit einer gewissen Verantwortung auch beim piratigen Mandat. Okay. Ich soll dich mal darauf hinweisen, dass du sehr starke Tonschwankungen hast. Also manchmal bist du sehr leise, manchmal hörst du dich ein bisschen so blechig an. Oh, Entschuldigung. Jetzt hört sich's gut an. Okay, dann gehe ich erstmal mit der Frage weiter an, gut, Notar hatten wir schon, dann Universalist, bitte. Ah ja, also zuerst mal finde ich das allgemeine piratische Mandat super und sehr wichtig und ich sehe eigentlich die Aufgabe des Vorstands darin, Initiativen, die von der Basis kommen, zu unterstützen. Ich denke, das allgemeine piratige Mandat ist da in den meisten Fällen völlig ausreichend, um zu signalisieren, dass eine Aktion oder ein Plan unterstützenswert ist. Ansonsten, was die Vertretung der Partei betrifft, bin ich der Meinung, dass das allgemeine piratige Mandat dafür nie ausreichend ist. Also da braucht es natürlich aus meiner Sicht eine demokratische Legitimation. Das heißt, entweder man bringt halt den Vorstand dazu, dass er einverstanden ist, oder man jagt es durch Liquid Feedback. Oder was eins meiner Ziele ist, wir nutzen noch zu schaffende Wege, um auch kurzfristig die Möglichkeit einzuräumen, dass Initiativen, die für die ganze Partei sprechen sollen, kurzfristig eine demokratische Legitimation erfahren. Ja, ansonsten, ja, wie gesagt, wir sind keine Top-Down-Partei, sondern in der Regel gehen die Initiativen von der Basis aus und das sollten wir anerkennen und auch entsprechend so handeln. Gut, hast du noch Nachfragen, Lupinu? Nö, ich merke gerade, dass die Frage sehr allgemein formuliert war, aber ich denke, das, was ich mir rausnehmen wollte, habe ich mir rausgenommen. Vielen Dank. Okay, dann panaschieren bitte. Ja, ich stelle auch eine Frage an alle. Und zwar, ich wollte wissen, wie ihr euch so das Vorgehen im nächsten Viertel und halben Jahr vorstellt. Was sind Ziele, die ihr in dieser Zeit umgesetzt haben wollt? Ich meine, ihr habt so auf euren Kandidatenseiten so für das nächste Jahr schon ungefähr umgerissen, wo ihr hin wollt. Aber was ist für euch das, was in einem Vierteljahr geschehen sein soll und in einem halben Jahr? Also so zum Ende des Jahres sozusagen, oder? Gut, dann auf Wunsch des Chats fangen wir jetzt die Fragen von unten an. Also Universalist, bitte. Ja, also mein Ziel ist, wie gesagt, der elektronische oder den elektronischen Werkzeugkasten zu vervollständigen. Ich möchte Tools schaffen, mit denen wir lokal für Bürgerbeteiligung werben können. Das heißt, Mittel wie Liquid Feedback, was momentan nur für Piraten zugänglich ist, möchte ich auch oder ich möchte, dass wir Tools wie Liquid Feedback auch der normalen Bevölkerung zugänglich machen, als Piraten. Und ja, dann möchte ich mich halt um die Kommunikations- und Dokumentationswege kümmern. Das heißt, dass wir uns besser im Internet wiederfinden und uns besser organisieren können. Ja, das wären eigentlich so meine vordringlichsten Ziele. Okay, Thomas, also Notar. Ja, also in den ersten 100 Tagen oder ersten 3 Monaten sollten wir die Strukturen im Grunde so verfestigen, dass wir A, wissen, wer ist genau im Vorstand für was zuständig. Wir müssen analysieren, wer ist in der Landespartei sogenannter Beauftragter und wen kann man eventuell noch einbeziehen, damit wir die einzelnen Aufgaben, die wir dann auch strukturiert in diesen 3 Monaten dann auch formuliert haben müssen, wen wir da hinzuziehen können, auf den wir uns dann ergänzend organisatorisch verlassen können. Die Kommunikation muss passen in dem Moment schon. Wir müssen unseren regelmäßigen Turnus haben, wer wo wie in den Verbänden einzelnen Regionen anwesend ist und auch helfen kann. Wir müssen uns die Informationen kurzfristig überall beschaffen, sodass im Grunde der Motor schon mal dann läuft und darauf aufbauend muss auch die programmatische Arbeit so forciert werden, dass wir dann sagen können, im halben Jahr beim nächsten Landesparteitag haben wir schon mal ordentliche neue Programmpunkte zu verabschieden. Und das, denke ich, ist dann innerhalb der 6 Monate wirklich verstärkt anzugehen. Okay, Jihan? Also im Grunde deckt sich das, was ich sagen will, auch mit dem von Thomas. Also zum ersten Mal geht es natürlich darum, die Kommunikation so herzustellen, dass jeder aktive Piraten im Landesverband auch die das Gefühl hat, sich wirklich an uns wenden zu können und auch wirklich also seinen Kanal findet, auf dem er uns ansprechen kann. Das ist ja bei jedem so ein bisschen unterschiedlich. Dann natürlich die weitere Forcierung der ganzen Sachsenpresse. Also, dass wir da noch ein bisschen präsenter werden und aber da damit geht natürlich auch massiv einher, dass wir Dinge haben, die wir auch präsentieren können. Also das, was Florian, also Deitpunk vorhin ansprach, von wegen, wir müssen noch ein bisschen mehr zusammenholen, was in den einzelnen in den einzelnen Kreisverbänden passiert, um das eben wirklich massiv nach außen darzustellen. Und in einem halben Jahr sollte natürlich dann auch schon das Grundgerüst dafür stehen, dass wir dann im nächsten Jahr massiv Programm zusammenschreiben können, mit dem wir dann 2014 in die Wahl starten. Okay, Marcel? Ja, gute Frage, nächste Frage. Nee, also als Verwalter der Mitgliedsdaten könnte ich jetzt sagen, halt bis Ende des Jahres 1000 sächsische Piraten. Aber jetzt so ein direktes Ziel habe ich ehrlich gesagt jetzt mir nicht gesetzt. Ich werde halt in dem Moment sehen, was auf mich zukommt, werde Kontakt zu den ganzen anderen Gen-6 finden. Vielleicht kann man sich ja sogar halt irgendwie mal so eine Art Gen-6-Konferenz irgendwie machen, egal ob Wheel oder halt via Mumble. Das wäre jetzt so eine Sache, aber ansonsten kann ich die Frage jetzt so nicht beantworten. Okay, dann Florange. Ja, die ersten 100 Tage, da muss in meinen Augen die Struktur definiert werden des Vorstandes, beziehungsweise auch die, was wir vorhin alles angesprochen hatten, Kommunikation und Transparenz neu definiert werden vom Vorstand, dass er stärker transparent kommuniziert, dass er sich stärker vernetzt, dass er stärker real life zugegen ist. Diese Geschichten, die müssen stattfinden in den ersten 3 Monaten als Basis für die ganze Vorstandsarbeit. Gleichzeitig beginnt der Bundestagswahlkampf schon eigentlich jetzt ab der Wahl direkt. Dann ist es nur noch ein Jahr und das ist nicht gerade viel. Man denke an die Aufstellungsversammlungen und die dann im Dezember, Januar auf uns zukommen. Und mir persönlich ganz wichtig ist unsere Präsenz in der Öffentlichkeit auch, beziehungsweise was auch unter externe Vernetzung fällt. Und deswegen ist es mir ganz wichtig, dass wir, und da habe ich mir die Kalendertermine schon rausgeschrieben, jede Landtagssitzung besuchen und jeder Landtagssitzung beiwohnen, so wie Gregor das hier in Dresden im Stadtrat macht, ganz konstant und damit schon am 27. September anfangen. Da ist nämlich das erste Plenum wieder. Außerdem Wichtiges Ziel für mich ist noch die Landesparteitage unserer direkten Nachbarn Thüringen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt im Oktober und November zu besuchen. Und ja, dann, sobald nach 100 Tagen diese Grundstrukturen stehen, geht es in die Programmoffensive. Und also wir müssen noch viel Programm arbeiten, ist klar, auch für die Landtagswahl, aber wir haben auch schon einiges an Programm, so ist es nämlich nicht. Und mit diesem Berg an Programm, Berg ist übertrieben, mit diesem Ansatz an Programm, was wir jetzt haben, kann man auch schon in der sächsischen Tagespolitik Position vertreten und mitmischen. Wenn man dabei gleichzeitig im Landtag präsent ist, kann man das noch viel besser. Und deswegen ist es sicherlich mein Ziel, spätestens nach 100 Tagen, wenn nicht schon nach 50 Tagen, dass wir präsenter sind in der sächsischen Tagespolitik. Okay, danke, Florange. Dann einmal Deitpunk. Bist du noch da, Deitpunk? Ja, ich bin noch da. Hört ihr mich? Ja, jetzt. Okay, gut. Ich finde es lustig, dass potenzielle Vorstandsmitglieder glauben, dass sie die Zeit haben, programmatisch zu arbeiten. Ich habe vor einem Jahr die Vorstandsarbeit angefangen und wollte auch unbedingt programmatisch arbeiten. Ich habe, glaube ich, dieses Jahr 3 Tage programmatisch gearbeitet. Der Rest war Orga-Kram. Was wir als Vorstand in den ersten 100 Tagen leisten müssen, ist irgendwie eine Struktur zu schaffen, in der programmatisch gearbeitet werden kann. Also wir als Vorstand können immer nur einen Rahmen vorgeben, in dem gut gearbeitet werden kann. Und das sollten wir deutlich noch verbessern. Eine andere Sache, die mir auffällt, ist irgendwie, Landesprogramm ist schön und gut. Für das geiles Bundesprogramm brauchen wir die nächsten Wahlen, die anstehen, sind die Bundestagswahlen und danach sind die nächsten Landesvorstandswahlen und Landesvorstände, die geiles Landesprogramm machen, brauchen wir dann. Jetzt brauchen wir erstmal Leute, die geil Bundespolitik machen können. Ansonsten, was halt meines Erachtens nach bereits, wenn wir aus Olbernau abfahren, irgendwie klar sein sollte, ist, wer macht im Vorstand was und wann machen wir einen Programmparteitag, beziehungsweise wie kriegen wir diese Listenaufstellungsversammlung irgendwie für die Bundestagswahlen und den Bundestagswahlkampf dann sauber gewuppt. Darf ich nochmal ganz kurz zwischenhaken an der Stelle? Ja, sehr gerne. Also ich glaube, hier bin ich massiv falsch verstanden worden. Also so wie ich das auch in meiner Kandidatur angesprochen habe, geht es mir darum, die Programmarbeit zu ermöglichen, voranzutreiben und nicht selber programmatisch zu arbeiten. Das war gar nicht der Punkt. Es geht nur darum, dass der Landesverband sich eben das Ziel setzt, Anreize schafft, Infrastruktur schafft, um eben programmatisch arbeiten zu können. Das meinte ich auch. Ich habe auch nur gemeint, die Programmarbeit zu ermöglichen. Okay, Deitpunk, willst du noch was dazu sagen? Nö, danke. Okay, dann Daniel Riebe, bitte. Ja, also, was ich mir vorgenommen habe, steht auch sehr ausführlich auf meiner Kandidatenseite. Wenn die Frage aber wirklich nur darauf gezielt war, was die ersten 100 Tage so gehen sollte, was ich mir nicht wünsche nach den 100 Tagen ist, Beisitzer, die keine klare Aufgabe haben, an denen ich sie messen kann. Das wünsche ich mir, dass der Vorstand sich selbst mutig genug eine Struktur gibt, an der er sich selber auch messen lassen kann. Zum Zweiten würde ich halt dann auch schon beginnen, halt die eigentlichen Ziele meiner Kandidatur halt voranzutreiben. Und das ist, den Ruin eines Verwaltungsaktes, den wir bei uns in Sachsen haben, endlich mal in eine Richtung zu führen, die eine Arbeit der Gensex und Schatzmeister im Land auch ermöglichen, weil das ist ein massives Problem, dass halt die Kommunikation und also nicht nur die Kommunikation, sondern auch halt die ganzen Verwaltungsakte halt nicht funktionieren. Aber alle erwarten natürlich, dass die Mitglieder aufgenommen werden. Und das ist etwas, was man in den ersten 100 Tagen anfangen kann, aber sicherlich noch nicht schafft zu beenden, weil das auch erfordert, dass wir in Sachsen endlich mal eine ordentliche IT aufbauen. Und ein Kommentar noch zu dem Thema programmatische Arbeit. Auch da kann ich nur sagen, da muss sich die Basis auf jeden Fall erstmal selbst auch mehr engagieren. Der Vorstand kann maximal den Rahmen schaffen und das, sag ich mal, versuchen, Impulse zu setzen im Sinne von, kommt doch mal her, macht doch mal mit, nicht im Sinne von, in welche Richtung sollen wir gehen. Da ist aber wirklich mehr Engagement der Basis gefragt als programmatische Arbeit des Vorstands oder sowas. Okay, danke. Dann Christian. Christian, bist du da? Ja, ja, ich bin okay, da. Ja. Mein Ziel ist also mehr schon in die Verwaltungsperspektive rein. Wir müssen die sächsische Verwaltung fit machen, unter anderem im Hinblick auf den kommenden Bundesparteitag. Dort werden wahrscheinlich wird das Akkreditierungssystem umgestellt. Das heißt, wir haben derbe viel zu tun, unsere Daten so einzupflegen, dass also auch da keine Katastrophe passiert. Das nächste ist, dass die Verwaltung so strukturiert wird, notfalls mit speziellen Verwaltungsteams, dass die Arbeit zeitnah erfolgen kann, weil wir müssen zusehen, dass die Verwaltung flutscht, weil ich nehme auch an, dass wir im Zuge auf die Wahlen einen erheblichen Mitgliederansturm wiederbekommen. Und ich möchte den nicht nochmal so verkackt sehen wie nach der Berlin-Wahl. Okay, dann bedanke ich mich. Panaschieren, hast du noch Nachfragen? Nein, vielen Dank. Okay, dann bin ich jetzt selber auf der Redeliste. Ich habe eine Frage und zwar habe ich mich mal ein bisschen im Wiki umgeschaut. Und zwar kann man in sehr vielen Landesverbänden, ich weiß nicht, ob in allen, aber in sehr vielen Landesverbänden kann man die Landesvorstandssitzung von vor 3 Jahren noch aufgezeichnet anhören. Und mich würde mal, die Frage gilt nur an Christian Peters und Dietpunk. Mich würde interessieren, wird es in Sachsen weiterhin keine Landesvorstandssitzung aufgezeichnet werden, wenn ihr wiedergewählt werdet? Und zwar zuerst an Christian Peters, bitte. Also mir ist das mit den Aufzeichnungen relativ egal, soll heißen, mir wäre egal, ob aufgezeichnet wird oder nicht. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Ja, also sollte ich wiedergewählt werden, ist es also kein Thema, dass wir die Dinge aufzeichnen. Es war Wunsch anderer Vorstandsmitglieder, das nicht zu machen, den ich dann respektiert hatte. Dietpunk? Ich habe auch kein Problem damit, dass das aufgezeichnet wird. Ich frage mich immer irgendwie, warum soll das aufgezeichnet werden? Wer hat die Zeit, das nachzuhören? Aber bitte, viel Spaß damit. Okay, dann Altstadtpirat, bitte. Ja, ich habe eine Frage an den Notar. Und zwar habe ich mir deine Wiki-Seite angeschaut und bin da auf den Punkt Kunsthandel gestoßen, kann mir darunter aber nichts vorstellen, deswegen dazu 3 Fragen. Erstens, welchen Umfang der Kunsthandel, insbesondere in zeitlicher und finanzieller Hinsicht? Dann, wie würdest du mit einem Interessenkonflikt umgehen, wenn du Landesvorstandsvorsitzender wärst? Und die 3. Frage, wirst du weitere Nebentätigkeiten aufnehmen, falls du gewählt wirst? Also dieser Kunsthandel ist ein Hobby, den ich schon seit 30 Jahren pflege. Ich habe ihn früher im Zusammenhang mit einer Ex-Frau getrieben. Jetzt habe ich ihn wieder umgewandelt auf meine jetzige Frau und mittlerweile habe ich auch einen Angestellten, der weitestgehend fast alles hier für mich tut. Ich gehe vielleicht ungefähr 10 Tage im Jahr mal irgendwo Auktionen besichtigen, schaue im Internet die Kataloge an, soweit ich sie nicht gedruckt vor mir habe, entscheide über den Einkauf, gebe die Vorgabe dann, wie es verkauft wird. Das geht alles online, vorwiegend eBay. Und das ist eine Entspannung für mich, eine Freizeitbeschäftigung, aber hat keine besondere zeitliche Beanspruchung jetzt. Das war früher viel mehr. Da hatte ich mal in dem Verein 7 Vollzeitmitarbeiter. Jetzt auch im Zusammenhang mit einer Scheidung, wo ich einige federn lassen musste, ist also stark reduziert, zumal auch im Internet das Geschäft rückläufig ist, so dass ich also hier im Grunde keine nennenswerte Belastung habe. Weitere irgendwelche größeren Nebenbeschäftigungen habe ich nicht vor. Mich frisst im Moment die Piratenpartei ziemlich auf, muss ich schon sagen. Und was war die andere Frage? Ich habe die zweite Frage nicht mehr ganz im Kopf. Ob du da einen Interessenkonflikt zwischen Kunsthandel und deiner Tätigkeit im Landesvorstand sehen könntest? Nö, ich bin Fan von Altmeistergemälden und von mittelalterlicher Buchmalerei. Das ist mein Spezialgebiet. Bis jetzt ist mir nicht untergekommen, wo da noch ansatzweise ein Interessenkonflikt ist. Mit Urheberrechten hat das auch nichts zu tun weiter. Das ist alles jenseits von Gut und Böse. Also da sehe ich überhaupt keine Gefahr. Vielen Dank. Okay, Arns, bitte. Aus dem Chat kam die Frage, wer von den Kandidaten sich auch für den Bundestag bewerben will. Okay, fangen wir von oben nach unten wieder an. Christian? Ich nicht. Daniel? Ich werde mich selbst nicht aufstellen, nein. Dietpunk? Kann passieren, weiß ich noch nicht. Florange? Ich nicht. Goodspeak? Nein. Jihan? Ich mach das wie Flo, also ich kann es noch nicht sagen. Ich habe darüber noch nicht nachgedacht. Notar? Ich habe schon ja gesagt, das weiß jeder, und zum ersten Mal hatte ich schon mal im März öffentlich darüber überlegt. Universalist? Ich nicht. Allerdings hätte ich durchaus Interesse an einem Landtagsmandat, um so wie die Berliner Piraten arbeiten zu können. Hast du noch Nachfragen, Arndt? Nein. Okay, dann Altstadtpirat wieder. Ja, die nächste Frage geht an Florange. Ich habe mir auch dein Wiki-Profil angeschaut. Und da steht bei Nebentätigkeiten, Mitgliedschaften, die jungen Transatlantiker. Ich kann mir darunter eigentlich nicht richtig was vorstellen, deswegen auch drei Fragen an dich. Erstens, was sind die Ziele und die Finanzierung dieser Organisation? Zweitens, was ist deine Mitarbeit da gewesen? Und kannst du dir auch vorstellen, weitere Nebentätigkeiten aufzunehmen, falls du gewählt wirst? Jo, das ist ein Verein, der irgendwie, glaube ich, vor einem halben Jahr gegründet wurde von einem Studienkollegen von mir. Und der mich gefragt hatte, ob es sinnvoll ist, so einen Verein zu gründen. Und ich habe gemeint, ja, prinzipiell schon. Warum ich da dabei bin, inhaltlich ist einfach der Grund, weil ich der Meinung bin, dass der Individualismus, also auf philosophischer Ebene, die Freiheit des Einzelnen, auch so wie Piraten diesen leben, eben eine Sache ist, die aus der, also in der quasi atlantischen Zivilisation entstanden ist, und es deswegen ganz sinnvoll, quasi auch die Kontakte da zu stärken, was aber nicht eben irgendwie bedeutet, dass man gegen sich irgendwelche anderen Weltregionen stellt oder so. Es ist einfach nur so ein junger Studentenverein, der, sag ich mal, Amerika-freundlich in gewisser Weise ist, auch wenn ich noch nie in den USA war. Und grundsätzlich mache ich da gar nichts. Ich war da nur Gründungsmitglied mit so mehr auf dem Papier. Und im Endeffekt ist es so, dass, Moment, was war die andere Frage? Ob ich mir irgendwie Nebentätigkeit noch vorstellen kann, stimmt's? Genau. Nee, eigentlich nicht, weil für die Piratenpartei werde ich 60 Wochenstunden investieren, wenn ich in den Landesvorstand komme. Tue ich heute auch eigentlich schon quasi fast. Und da ist dann noch Uni mit 10 Wochenstunden. Und sonst wird es wirklich happig, und man will ja auch noch ein bisschen Privatleben behalten. Und deswegen weitere Nebentätigkeiten kann ich mir nicht vorstellen, außer eben halt auf dem Papier. Ich meine, Vereinsmitgliedschaft auf dem Papier ist ja nicht anstrengend. Vielen Dank. Okay, dann Lupino bitte. Okay, zuerst mal eine Frage an dich, Rilo. Wird das aufgezeichnet eigentlich? Ja, ich, Arndt und Universalist zeichnen das auf. Okay, gut. Die Frage noch, eine Nachfrage an Thomas, Dr. Thomas Walter. Du hast uns gesagt, dass du den Kunsthandel über deine Frauen, also Ex-Frau und jetzige Frau, betreibst. Meine Frage dazu, warum? Das ist ganz einfach. Ich habe es jahrzehntelang betrieben, weil wir ein archaisches Berufsrecht haben, und durfte nicht in Erscheinung treten deswegen. Mittlerweile ist das Berufsrecht etwas liberalisiert. Ich habe dann schon mal 2006 mir die erste Nebentätigkeitsgenehmigung vom OLG-Präsidenten geholt, die ich aber dann nicht realisiert habe. Das hatte dann steuerliche Gründe gehabt. Dann hatte ich nach der Scheidung erstmal alleine eine GmbH, habe die Genehmigung vom Oberlandesgericht bekommen, dass ich Geschäftsführer der GmbH sein soll. Und diese GmbH habe ich jetzt auch steuerlich bedingt umgewandelt in Einzelhandelsbetrieb, indem ich dann das verschmolzen habe auf meine neue Frau. Und jetzt bin ich wieder offiziell nicht mehr als Kunsthändler neben meinem Notar in Erscheinung getreten. Das sind schlicht und einfach dienstrechtliche Gründe, damit ich eben für das rechtssuchende Publikum nicht gleichzeitig als Kunsthändler und als Notar geoutet werde, damit hier nicht Missverständnisse entstehen. Ist alles legal. Also nur nochmal zum Nachfragen, du machst das nur aus rechtlichen Gründen so, aber du sagst gerade selbst, dass es da trotzdem Vermischungen gibt. Bitte, was waren die letzten zwei Worte? Dass es da Vermischungen gibt, also dass es trotzdem alles letztlich auf deine Person zurückfällt. Natürlich, das weiß auch die Dienstaufsicht, da mache ich kein Hehl draus. Ich habe auch die Nebentätigkeitsgenehmigung, dass ich im Rahmen des Gewerbebetriebes meiner Frau tätig bin, sodass also alles 100% wasserdicht ist. Das sind halt, wie gesagt, rein rechtliche Konstruktionen. In Wahrheit bin ich natürlich der Motor für diese Geschichte, aber wie gesagt, diese Tätigkeit beansprucht jetzt schon seit ungefähr einem Jahr für mich nicht mehr viel Zeit. Okay, danke. Okay, dann Altstadtpirat wieder, bitte. Jetzt habe ich nur zwei Fragen, und zwar um den Komplex Nebentätigkeiten abzurunden. Die Fragen an alle, und zwar werdet ihr weitere Nebentätigkeiten aufnehmen, wenn ihr gewählt werdet? Und die zweite Frage, bereit, diese auch zu veröffentlichen? Gut, dann fange ich diesmal mit Universalist an. Pardon. Ja, also ich weiß im Moment noch nie, was genau ich nächstes Jahr machen werde. Im Moment bin ich Freiberufler, bewerbe mich allerdings auch gerade bei einer Software-Schmiede. Was ich mache, soll transparent sein, und ja, ich habe da ansonsten keine Steckenpferde, die nennenswert wären. Ja. Ja, aber was ich mache, darf jeder wissen. Okay, Notar. Also ich bin transparent, das solltet ihr wissen, das könnt ihr auch überall nachlesen bei mir. Ich habe keine Geheimnisse, und wenn ich plötzlich eine neue, großartige Tätigkeit entdecke, dann werde ich es euch sicherlich wissen lassen, aber ich möchte es zu 99,9% ausschließen, dass ich in diese Situation nächstes Jahr oder irgendwann später kommen werde. Jihan? Entschuldigung. Ich bin mir offen gestanden nicht ganz sicher, was mit Nebentätigkeiten jetzt eigentlich so alles gemeint ist. Vielleicht kannst du das mal noch ein bisschen genauer ausführen. Also es gibt da ein schönes Beispiel. Die Frau Edelgard-Buhlmann von der SPD hat auf ihrer Seite, ich versuche die mal zu posten, 23 Nebentätigkeiten. Da geht es zum einen um Funktionen im Körperschaften öffentlichen Rechts, dann in Funktionen in Vereinen, Verbänden und Stiftungen, beziehungsweise in Nebentätigkeiten, die verentgeltet werden, wo man quasi was dafür bekommt. Achso, okay. Ja, also ich möchte sowas grundsätzlich nicht ausschließen, denn es kommt irgendwie meistens anders, als man sich das vorher so gedacht hat. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es gewisse Konstellationen gibt, wo ich sage, ja, würde ich jetzt noch etwas anderes übernehmen, dann natürlich mit Ansage, keine Frage. Da ich allerdings ja Vollzeit berufstätig bin und auch noch ein Hobby pflege und einen Ehemann habe und die Piraten, also die Reihenfolge ist jetzt nicht exemplarisch, glaube ich nicht, dass es dazu kommen wird. Sollte es dazu kommen, dann natürlich auf jeden Fall transparent. Okay, Goodspeak? Ja, also ich bin da auch halt sehr transparent. Wenn ich da irgendwie was mache, dann habe ich das immer irgendwie mitgeteilt. Jobmäßig habe ich auch meine Schichtpläne öffentlich gemacht, dass man auch sehen kann, wann ich da bin und nicht da bin. Also sollte da was kommen, klar, also Nebentätigkeiten ist halt auch immer so eine Sache, also was ich mache, dafür kriege ich kein Geld. Aber natürlich, wer das wissen will, der kann es auch immer gerne wissen, ist kein Problem, ich mache da keine Geheimnisse drum. Florange? Jo, ne, ich habe ja vorhin schon halb geantwortet. Also ich werde definitiv auf die Piraten meinen Schwerpunkt setzen. Wie gesagt, 60 Wochenstunden, die anderen Nebentätigkeiten, die ich jetzt noch mache, ich habe ja noch einen anderen kleinen Verein, werde ich definitiv zurückfahren. Mein Studium geht auch noch bis mindestens nächstes Jahr Sommer, also das heißt, bis mindestens die Periode. Und da werde ich dann, wie gesagt, also da habe ich bisher auch nie mehr als 10 Stunden gebraucht. Und ansonsten habe ich nicht vor, irgendeine Nebentätigkeit aufzunehmen, und gerne bei mir auch alles transparent. Wie gesagt, ich habe alle meine Vereinsmitgliedschaften im Wiki aufgelistet. Okay, mit den anderen kleinen Vereinen meinst du Dynamit, ne? Genau, Dynamit, da bin ich auch noch dabei, aber das ist ja auch keine große Sache. Okay, dann Dietpunk. Nebentätigkeiten, natürlich veröffentliche ich die alle. Wenn ihr wollt, irgendwie kann ich auch jeden einzelnen Auftrag, den ich abarbeite, veröffentlichen. Aber ich glaube, die Frage der Veröffentlichung von Nebentätigkeiten ist eher wichtig für Mandatsträger. Für Amtsträger ist, glaube ich, die spannende Frage irgendwie, ob es Leute gibt, die für dieses Amt kandidieren, weil sie sich nebenher irgendwelche anderen ideellen oder materiellen Vorteile aus diesem Amt versprechen. Und das tue ich nicht. Ich weiß, dass meine Arbeit darunter leidet. Und ich bin gerne bereit, das in Kauf zu nehmen. Daniel, bitte. Ja, ich bin ein wenig irritiert darüber, dass man hier nach den Nebentätigkeiten fragt, da hier nicht mal eine Haupttätigkeit vergeben wird, denn wir müssen uns mal alle im Klaren sein, die Ehrenämter bei einer Piratenpartei, das sind alles Nebentätigkeiten, denn wir können davon nicht leben, wir arbeiten trotzdem wie Sau dafür, 30 bis teilweise 40 Stunden die Woche. Gut, an Florians Werte komme ich nicht ran, aber ich habe auch nur 24 Stunden. wie dem auch sei, ich kann nicht versprechen, dass ich irgendwann zukünftig arbeitslos bin oder so. Ich werde auch weiterhin versuchen, entweder als Banker oder Unternehmensberater zu arbeiten. Vielleicht sogar freiberuflicher Unternehmensberater, keine Ahnung. Ich werde tun, was ich kann, um auf selbstständigen Beinen meinen Lebensunterhalt verdienen zu können. Und das ist meine Haupttätigkeit und meine Nebentätigkeit ist die Piratenpartei Deutschland, obwohl sie zeitlich gesehen aktuell eher Haupttätigkeit ist. Aber solange ich davon nicht leben kann, kann ich da nicht mehr Priorität zumuten, wie Brot auf den Tisch zu kriegen. Okay, danke. Christian? Ja, ich bin nun auch vollzeitberuflich tätig und neben Hobby und Familie habe ich das Thema Piraten, was mich also auch mindestens 20, 30 Stunden die Woche in Beschlag nimmt zusätzlich. Da bleibt nicht viel Platz für Nebentätigkeiten. Ich will es jetzt nicht ausschließen, aber ich muss ganz klar sagen, ich wüsste jetzt gar nicht, wo in den 24-Stunden-Tag ich das noch unterbringen sollte. Es ist einfach zeitlich nicht zu schaffen. Ja, vielen Dank an euch alle für die Antworten. Okay, dann panaschieren bitte. Ja, und zwar nochmal an alle. Und zwar die Zahlungsmoral der sächsischen Mitglieder in Sachen Mitgliedsbeiträgen ist ja relativ schlecht. Da wollte ich wissen, ob ihr Pläne habt, welche Pläne ihr habt und in welchem Zeitraum ihr die umsetzen wollt, um das zu verbessern. Gut, fangen wir mit Christian wieder an, bitte. Ja, erstens glaube ich gar nicht, dass unsere Zahlungsmoral so schlecht ist. Teilweise liegt es einfach daran, dass ich gar nicht genau weiß, wer alles gezahlt hat und wer nicht. Der Mensch, der die Zahlen pflegt, bin ich. Ich bräuchte da also Rückmeldung vom jetzigen Schatzmeister. Das passiert, sagen wir mal, äußerst unregelmäßig. Ich hoffe, dass die Zahlen dann mit dem neuen Sage-System beziehungsweise dann auch mit dem neuen Schatzmeister ein bisschen besser flutschen. Das ist also eine Kommunikationssache. Auf der anderen Seite habe ich dort auch auf dem Verwaltungstreffen, was mal stattgefunden hat auf Bundesebene, mal bei anderen Landesverbänden ranhorchen können. Ein Großteil dieser Sache ist nichts weiter als Kommunikation. Man muss also, wenn jemand seinen Mitgliedsbeitrag nicht gezahlt hat, den Menschen auf den Sack gehen und mal fragen, warum hast du denn nicht gezahlt? Wo klemmt's denn? Was ist denn los? Und bevor man das macht, muss man vielleicht auch wieder vorher kommunizieren, nämlich den Piraten sagen, Leute, der Mitgliedsbeitrag ist fällig. Wer Minderbeitrag zahlen muss, weil er nicht genug Einkommen hat, muss den Antrag ausfüllen. Das sind also in meinen Augen alles Kommunikationssachen, dass man anfängt, mit den Leuten zu reden und nachzufragen. Wir haben bis jetzt wurde das offensichtlich so gehandhabt. Jemand hat nicht gezahlt, da wurde einfach mit der Schulter gezuckt, wurde gesagt, na ja, da kann er halt zum LPT nicht abstimmen. Dass aber das Gros der sächsischen Piraten nicht zum LPT kommt, ist natürlich auch klar. Also haben wir also da auch einen großen Satz von Leuten, die wir gar nicht erreichen. Also ich sage Kommunikation. Okay, Daniel? Ja, da spielen drei verschiedene Aspekte rein. Ein Aspekt hat Christian schon mal angesprochen, das war jetzt die Sache mit Sage. Zukünftig wird über Sage und hoffentlich auch über ein weiteres Verwaltungssystem, was wir darauf aufsetzen können, es möglich sein, auch Kreisschatzmeistern und Kreisgensex die Möglichkeit zu geben, nachzuhalten, wer bezahlt hat und wer nicht. Das ist in der Vergangenheit über irgendwelche Excel-Listen gepflegt worden, die mehr oder minder gut gepflegt wurden. Da gab es halt das Problem, dass die Mitgliedsbeiträge zentral durch den Landesverband gemanagt werden. Und das war halt damals leider nicht prozessualisiert worden. Durch die neue Software ist es aber möglich, den Kreisverbänden auch Feedback zu geben, hey, es hat der und der bezahlt, wenn denn der Schatzmeister, das wäre dann vielleicht ich, diese Mitgliedsbeiträge auch zeitnah bucht. Ja, das heißt, zeitnah meine ich jetzt innerhalb von einer Woche oder zwei, weil es wird dann Monatsberichte geben an die Kreisschatzmeister. Der zweite Aspekt, der da mit reinspielt, ist die Frage, ob wir die Möglichkeit haben, zukünftig auch Lastschriftverfahren zu gewährleisten. Auch das möchte ich, habe ich auch als eins meiner erklärten Ziele, möchte ich für nächstes Jahr machen, um auch so den Mitgliedern ein wenig mehr Luxus zu bieten, einfach zu sagen, hey, ich mache das jetzt über Lastschrift. Und der letzte Aspekt ist die Aufnahme. Hier wird es nochmal kleinere Probleme auch geben, oder was heißt Probleme nicht, aber da müssen wir ein paar verwaltungstechnische Tricks noch anwenden, um uns der Datenleichen zu entledigen, die noch nie bezahlt haben in Sachsen. Aber dazu kann vielleicht einer der Gensex mal später was zu sagen. Aber die Aufnahme von Mitgliedern könnten wir so gestalten wie in Hessen. Und dort ist das nämlich so, dass du auch ganz normal online über Online-Formular dich anmelden kannst bei den Piraten. Aber deine Willenserklärung, dass du wirklich Mitglied werden willst, leistest du erst mit der Zahlung des Erstmitgliedsbeitrages. Ja, das ist sowohl rechtlich notwendig, dass eine Willenserklärung, also wenn nicht schriftlich, dann zumindest über Bezahlung gemacht wird. Und dadurch haben die Hessen halt jetzt zumindest in diesem Jahr halt sichergestellt, dass sämtliche Neumitglieder auch wirklich zahlende Mitglieder sind. Und deshalb haben die jetzt über 90% Zahlerquote. Und wenn wir das einführen in Sachsen, gibt es da auch, denke ich mal, einen kleinen Boost, was das angeht. Lightpunk? Zahlungsmoral. Also einerseits haben wir, glaube ich, eine ganze Menge Mitglieder, die irgendwann mal einen Antrag abgegeben haben und sich seitdem nicht mehr gekümmert. Und es geht darum, diese Leute zu reaktivieren. Die Leute zahlen halt nur Dinge, von denen sie glauben, oder für Dinge, von denen sie glauben, dass es ihnen was bringt. Und da ist es meines Erachtens nach wichtig, wirklich großflächig an die Mitglieder dran zu gehen, auch an die stummen Mitglieder. Das ist einmal Aufgabe des Landesverbands. Wir machen das jetzt über eine Umfrage, die, wenn es da nicht irgendwie Datenbank-Fuck-ups gäbe, schon raus wäre. Aber wir sollten auch irgendwie über die Kreisverbände gehen, dass die Kreisverbände dann halt wirklich einen Beauftragten haben, der nachhakt, hier, du warst viermal beim Treffen und jetzt haben wir dich seit 2 Monaten nicht mehr gesehen, was ist denn los? Gut, Florange? Ja, zu den strukturellen Problemen, Zahlungsmoral, haben ja meine Vorredner viel gesagt. Ich möchte vor allem Daniel unterstützen. Die Stichwort Online-Mitgliedsantrag, Stichwort Lastschriftverfahren etc. pp. Sind ganz wichtige Instrumente. Auch diese Umfrage, die der alte Vorstand initiiert hat. Ganz wichtige Sachen, die alle strukturell dazu beitragen werden, hoffe ich, dass die Zahlungsmoral verbessert wird. Aber, und das möchte ich betonen, Zahlungsmoral ist nicht nur eine rein strukturelle Sache, sondern hat viel damit zu tun, wie zufrieden Mitglieder sind in einem Landesverband, in dieser Partei letztlich. Und deswegen ist mir wichtig, dass wir darauf Acht geben und nehmen, die Zufriedenheit der Mitglieder wieder zu stärken, einfach dadurch, dass wir Konflikte befrieden, auch präventiv und frühzeitig durch Vernetzung. Dann, dass wir auch teilweise, könnte man sich vorstellen, Mitgliedsumfragen zu starten, wie zufrieden und die Mitglieder sind und welche Knackpunkte, Konflikte, Probleme sie hier im Landesverband sehen. In die ähnliche Richtung geht die hessische Umfrage, denke ich, auch. Und was ich ganz wichtig finde noch, ist, dass wir eine Kultur entwickeln hier in Sachsen, eine Kultur der Anerkennung. Das heißt, wenn jemand was macht, und was gut macht, Arbeit macht, sich anstrengt für die Piratenpartei, dann sollte derjenige auch in gewisses Maß an Anerkennung kriegen. Und ich finde, es gibt ja schon diese Tierstempel im Wiki, und ich finde, in diese Richtung sollte man was entwickeln und noch stärken, damit eben nicht nur die, die laut einfordern, die Anerkennung, sondern damit auch die leisen Arbeiter quasi anerkannt werden. Und dann, denke ich, steigt auch einfach das Empfinden und das Wohlempfinden in diesem Landesverband. Und dann werden auch erstens mehr Mitglieder eintreten, meiner Meinung nach. Und die, die eingetreten sind, werden dann noch zahlen. Okay, good speak. Ja, es haben ja jetzt Vorredner schon viele intelligente Sachen gesagt. Ich würde auch also sagen, Lastschriftverfahren ist was ganz Wichtiges, womit man viele Mitglieder zum Zahlen animieren kann. Und dann halt die Sache, du füllst einen Antrag aus, bist aber erst wirklich Mitglied, wenn du deinen Antrag gezahlt hast. Ich denke, das sind ziemlich gute Sachen, die die Zahlermoral in die Höhe schellen lassen werden. Jihan? Also mein erster Gedanke zu der Frage war ja, damit habe ich mich noch nie befasst, der zweite war in Kassel Moskau, aber um etwas ernster zu bleiben, ich habe mir tatsächlich noch keine Gedanken drüber gemacht, aber es kamen ja jetzt ein paar Vorschläge, die mir persönlich sehr gut gefallen haben. Das ist zum einen diese Aufnahme erst nach Bezahlung, also dieses hessische Modell war das, die Lastschrift und aber natürlich auch Leute anschreiben und dann darauf stoßen, hier, du hast dich gezahlt, hast du noch Interesse an den Piraten, möchtest du mitmachen, dann bitte unter anderem auch mit deiner Überweisung. Da ich mich jetzt aber gar nicht mal so sehr in dem Thema verorte, würde ich mich da, was die Aktivitäten angeht, nach denjenigen richten, die das besser können als ich. Okay, Notar? Ja, im Grunde ist alles gesagt. Wichtig, und das hatte ich vorhin vergessen, in den ersten 100 Tagen sollte also diese Umfrage gemacht sein. Damit schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Einerseits die finanzielle Frage, aber andererseits auch die Reaktivierung, dass also die Leute gezielt angefragt werden, warum sie sich zur Seitenlinie begeben haben. Und man kann das auch nur in Zusammenarbeit mit dem Kreisverband machen, indem die dort vor Ort die Leute auch gezielt telefonisch und nochmal per E-Mail eventuell mal anfragen. Universalist? Ja, also die wichtigsten Punkte sind schon gekommen. Also der elektronische Mitgliedsantrag mit Überweisung, Willenserklärung per Überweisung und nachfolgenden Lastschrift Einzug ist, glaube ich, sehr gut. Kommunikation ist wichtig, also die Mitglieder ansprechen. Und ein Aspekt, den ich gerne noch ergänzen würde, wenn es sich ergibt, wäre spielerische Aspekte mit reinzubringen. Das heißt, dass man zum Beispiel bei Gelegenheiten, wo sowieso überprüft werden muss, ob jemand akkreditiert ist, dann vielleicht ein kleines Goodie verteilt zum Landesparteitag, zum Beispiel einen Button, wenn jemand seine Akkreditierung oder sich akkreditiert, dass er dann halt was hat, was nur Leute haben, die sich, weil sie Beiträge gezahlt haben, akkreditieren konnten. Ja. Okay. Okay, vielen Dank. Dann der Arns, bitte. Ja, ich habe noch einen Klassiker an alle. Seit wann seid ihr bei der Piratenpartei und was waren eure drei größten Piratenfails, das heißt Fehlschläge im Zusammenhang mit der Arbeit innerhalb der Piraten? Okay, ich sag mal jetzt, wenn Fragen an alle gestellt werden, fasst euch bitte kurz. Dann Universalist, bitte. Uff, das, also die Frage nach dem Eintrittsdatum kann ich beantworten, das ist der 15.04.2012. Ich habe schon ein bisschen länger vorher drüber nachgedacht, also schon so ein, zwei Jahre. Dann habe ich erst die Möglichkeit gesehen, mich zu beteiligen. Die Frage nach den Fails müsste ich jetzt mal kurz zurückstellen, weil mir fällt da im Moment eigentlich nichts ein. Aber vielleicht mag auch jemand aus der Runde da was nennen. Gut, ich schlage vor, wir gehen weiter, ne, Arns? Dann, ja, klar. Und dann Notar. Ja, ich bin eingetreten am 1. Oktober 2011. Fehlschläge, ich würde fast sagen, das mögen andere beurteilen. Es gab ein paar Unstimmigkeiten. Das kann man als Fehlschläge bezeichnen, allein durch die Tatsache, dass man vielleicht missverstanden ist. Wir hatten jetzt in letzter Zeit ein paar Diskussionen. Das war die Reform der Schiedsgerichtsordnung. Das war die Frage, das Problem im Kommunalbereich bei uns, herrenlosen Häuser. Da wartet man noch auf eine Entscheidung des Schiedsgerichtes. Und ja, und mein Interview zur OBM-Wahl, was eigentlich nicht unbedingt OBM-Wahl zum Gegenstand hatte, sondern mehr Kommunalpolitik und OBM-Politik des jetzigen OBMs. Da hat man auch was viel interpretiert, aber ich sehe darin jetzt nicht unbedingt die Weltuntergangsdinge. Jihan? Ich bin Mitglied seit irgendwann Ende März 2011. Dazu mal eingetreten in Berlin, gewissermaßen in Vorbereitung auf die Berlin-Wahl. Wie die meisten bin ich auch vorher schon eine ganze Weile da im Dunstkreis rumgedümpelt und das ist eben mein Interessatum, ich glaube, 27.3. Meine Fails. Ich tue mich da offen gestanden auch schwer. Es gab mit Sicherheit ein paar Sachen, die ich besser hätte machen können, die besser hätten laufen können, aber jetzt wirklich konkrete Fehlschläge, also die so richtig schön reinhauen, über die man nicht nach 2-3 Tagen hinweg ist, fallen mir jetzt eigentlich nicht ein. Good speak. Ja, Mitglied seit Mitte 2009. Mein größter Fehler, viele Dresdner müssten davon finden, ich gebe das auch offen und ehrlich zu, habe daraus gelernt, ich habe mal eine Karte veröffentlicht, auf den Markierungen der Straße waren, wo Dresdner Piraten wohnen. Da war ich ein bisschen zu ambitioniert, diese Karte wurde aber sofort wieder gelöscht, die Daten wurden hoffentlich alle, also sollten alle rausgenommen werden. Ich habe daraus gelernt und war dann auch in regen Kontakt mit dem Datenschutzbeauftragten vom Bund. Das würde ich so als mein Fail schlechthin bezeichnen. Und das wird hoffentlich auch der einzigste sein in meiner Piratenlaufbahn. Gut, Florange? Ja, ich bin eingetreten am 7. Oktober 2012. Und bei mir, ich habe gerade ein bisschen überlegt und mir sind so ein paar kleine Sachen eingefallen. Irgendwann letzten Oktober, November, wie ich dann das erste, also im Kreisverstand Dresden, gab es mal eine Presseanfrage von einer Journalistin, die unseren Kreisvorsitzenden angefragt hatte, wegen so einem, also irgend sowas wie die besten Männer Dresdens und so, was ich sehr lustig fand und wollte am Alex die Mail weiterleiten mit dem Kommentar, wie geil Alex, mit einem Smiley, der ging dann aber an die Journalistin. Was aber gar nicht so schlimm war, weil zwei Wochen später hatte sie einen Virus und hat mein Mailfach zugespammt. Die andere Sache war, im Januar gab es so eine missverständliche Äußerung quasi von mir zum Thema Nationalstolz. Dieser Begriff, den benutze ich seitdem nicht mehr, weil er falsch assoziiert wird und weil ich ihn auch falsch ausgedrückt habe. Das war ein Fail auf jeden Fall, der da viele Missverständnisse verursacht hat damals. Und ich kann dazu empfehlen, nachzulesen auf meinem Blog, was da genau auf sich hatte und wie es jetzt geklärt wurde. Und die dritte Sache, was mir eingefallen ist in Sachen Fails, ist einfach nur inhaltlich. Teilweise, ich war ja auf 2 Bundesparteitagen und war da teilweise auch nicht so im Thema drin. Beispielsweise habe ich damals den Urheberrechtsantrag angenommen oder zugestimmt, der angenommen wurde, den ich heute würde ich den anderen wählen. Solche kleineren, ich weiß nicht, ob das unter Fails fällt, solche kleineren Ärgernisse halt im Nachhinein. Gut, Deitbank? So, in der Mitgliederdatenbank stehe ich angeblich seit Mai 2010, was mich verwundert, weil ich vorher bereits Bundesparteitag geleitet habe. Mai 2011, glaube ich, stehe ich in der Mitgliederdatenbank. Auf jeden Fall, ich stehe in der Mitglied bin ich seit Juni 2009 oder Juli 2009. Meine drei größten Fails auf dem Bundesparteitag in Heidenheim habe ich den Sonntag komplett verschlafen, weil ich zuvor zu heftig gefeiert habe. Jetzt Vorstandstätigkeit Dresden Nazifrei, Riesenprojekt. Mir wird gerade gesagt, dass der Ton weg ist. Hört ihr mich wieder? Ja. Okay. Dresden Nazifrei, ein Riesenfail, weil wir bei den Blockaden immer noch weniger als 20 Piraten waren und unsere Veranstaltung am Samstag war auch nicht das, was ich mir gehofft hatte. Da müssen wir nächstes Jahr echt noch nachlegen. Und dann ein immer wiederkehrender Fail von mir ist, ich ignoriere sehr gerne den Paragraph 6 Absatz 1 der Wehrbeschwerdeordnung, dass wenn man sich über Dinge beschwert, sollte man erstmal eine Nacht drüber schlafen, bevor man sich beschwert. Okay, Daniel, bitte. Da will ich erstmal was Allgemeines zum Thema Fails sagen. Failen können nur die Leute viel, die auch viel tun. Ja, erstmal prinzipiell. Meine persönlichen Fails habe ich eben auch lange überlegt. Also es gibt einige Fails, die mein Hoheitsgebiet des Schatzmeisters, der Schatzmeisterei fielen, die nicht zwangsweise direkt mir zu attributen, also nicht mir zuzuordnen sind. Aber man kann da nennen, eine vielleicht zu laxe Transparenzpolitik in Sachen CSD, Da gab es ja einige Kontroversen, die dann hoffentlich zur Zufriedenheit aller sowohl auf den Mailinglisten als auch in persönlichen Treffen nochmal klargestellt worden sind. Was noch? Ja, ich weiß nicht. Also wo ich persönlich oft mir selber fehle, ist, dass ich vielleicht manchmal zu emotional werde und mich angegriffen fühle, wenn ich auf manche Sachen antworte. Aber da mache ich das dann so, wie der Diet Punk jetzt eben vorgeschlagen hat. Ich schreibe dann schon mal die Mails vor und lese mir am nächsten Tag nochmal durch. Und wenn das hat oftmals eine sehr beruhigende Wirkung, dass man das gar nicht mehr absenden muss. Okay, danke. Und Christian? Ja, ich bin seit Mitte des Jahres 2009 bei den Piraten. Habe unter anderem einen der ersten Stammtische in Chemnitz besucht und habe mir die Leute angeguckt und fand die alle ganz passend und nett. Und meine Fails, mache mir zurzeit so ein bisschen das Abkacken des KV Vogtlands so ein bisschen selbst zum Vorwurf, weil das hatte ich so ein bisschen vorher schon im Bauchgefühl und hatte denen auch dort gesagt, okay, wir sagen euch, wie es geht, aber aus irgendeinem Grund ist dann natürlich auch die Arbeit so viel geworden, dass die Zeit zu knapp geworden ist und es auch keine Rückfragen aus dem KV Vogtland gab. So konnten die sich dort mehr oder weniger völlig vergaloppieren. Ansonsten so gibt's gerne mal so in der Verwaltung mal so kleine Fails, die beim Arbeiten gar nicht ausbleiben, wenn sich dann zum Beispiel wichtige Rundmails verhaken irgendwo im Mailserver oder einfach im Postausgang liegen bleiben und nicht abgesendet werden, beziehungsweise wenn es irgendwo Datensalat gibt, was nun nicht unbedingt an meiner Person liegt, aber was ich dann auf jeden Fall erstmal wegräumen muss. Okay, Universalist, möchtest du noch was sagen? Nö. Also. Mir ist immer noch nichts eingefallen. Vielleicht die CSD-Geschichte, wo ich halt ein bisschen offensiv rangegangen bin, aber ansonsten ist mir leider immer noch nichts eingefallen. Okay, reicht das zur Beantwortung? Hast du noch Nachfragen? Erstmal vielen Dank. Noch eine Frage an Florian. Kannst du nochmal sagen, wann du eingetreten bist? Ich glaube, du hast dich versprochen. Welchen Florian meinst du? Florian. Mich? Ja. 7. Oktober 2011. Okay. Ich hab übrigens vergessen, die Frage zu beantworten. Ich bin am selben Tag eingetreten mit Florian zusammen. Ich war früher. Ja, genau. Genau 2 Minuten. Okay, da wir noch jetzt 18 Minuten haben, gehe ich mal weiter. Danke, dann Arns. Dann Commodore Nemo, bitte. Also ich habe eine Frage an Florange. Wenn du sagst, dass du 60 Stunden pro Woche für die Piraten arbeitest, würde das bedeuten, du hättest einen 12-Stunden-Tag für die Piraten. Das kommt mir ein bisschen hoch vor. Es ist de facto so. Also ich mache viel hier am PC, viel Bürokram und bin natürlich auch auf vielen Veranstaltungen der Piraten und ich denke mal, 60 Stunden ist durchaus eine realistische Zahl. Es könnte sogar ein Tick höher liegen. Ich habe es jetzt mir nicht ausgerechnet, aber es ist das, was ich überschlagen habe. Also du kannst dir vorstellen, ich sitze tagsüber, ich habe jetzt ja gerade Semesterferien auch, ne? Ich habe jetzt auch keine Vorlesungen. Ich sitze tagsüber hier in meiner Wohnung, in meinem quasi Büro, an meinem Schreibtisch und schreibe E-Mails, schreibe Pads, was man halt alles so macht an Bürokram. Und gehe dann abends zu Neustadtpiraten, Freitag zum Diskussionsabend, in Stadtratssitzungen und zukünftige Landtagssitzungen. Also 60 Wochenstunden kommen auf jeden Fall hin. Also das heißt, wenn du die Zeit jetzt nimmst, in der vorlesungsfreien Zeit, kommst du auf die 60 Wochenstunden. Wie sieht das während der Zeit des Studiums aus? Naja, eigentlich ist es so, dass ich die 60 Wochenstunden sind für die Zeit des Studiums. Und jetzt in Semesterferien habe ich tendenziell noch einen Tick mehr Zeit, weil ich sage mal so, für die Uni investiere ich pro Woche so 10 Stunden. Und selbst wenn ich da in Vorlesungen sitze, habe ich ja auch meinen Laptop dabei. Das heißt, da kann ich auch E-Mails beantworten etc. Und die Sache ist die, dass jetzt quasi aktuell die Zeit auch noch wegfällt. und ich dann sicherlich jetzt noch ein bisschen mehr Zeit habe, wobei ich vielleicht auch in semesterfreien Zeit jetzt wieder ein bisschen, keine Ahnung, mehr Hobbys auch mache teilweise, aber 60 Wochenstunden ist durchaus in der Semester, auch in der Vorlesungszeit der Standard bei mir. Okay, dann sage ich nur Respekt, also mir ist sowas nicht gelungen. Das liegt an meinem Geschichtestudium. Das ist zum Glück, da kann ich mir meine Vorlesungen relativ frei zusammenwählen, zeitlich auch gesehen. Und teilweise ist da auch keine Anwesenheitspflicht. Okay, ist die Frage beantwortet? Danke. Ja, ist beantwortet. Danke. Dann Thilo, bitte. Thilo, du bist total übersteuert. Du bist total übersteuert. Bisschen leise. Aua! Dich versteht man nicht, Thilo. Thilo, dich versteht man nicht. Seid ihr für 2 Jahre bereit? Und da würde mich also interessieren, wie ich habe. Thilo, dich versteht man nicht. Ich habe für die Kreisverwaltung in Dresden. Vor allem, weil das jetzt für Landesvorstandskandidat. Und ich mache gleich mal eine Doppelfrage, Preis. Und alle, Thilo, wie sieht es aus? Bitte hör auf zu reden, Thilo, hör mal bitte auf. Thilo, ein Amt im Landesvorstandskandidat. Thilo, gehst du bitte wieder ein Zuhören? Ich habe leider keine Adminrechte, sonst hätte ich schon dich dumm gemacht. Dich versteht man leider nicht. Gehst du bitte wieder zuhören? Dann musst du die Frage am Donnerstag stellen. Tut mir leid. Gut, gehen wir weiter. Dann habe ich eine Frage. Aber ganz kurz, Thilo, schreib die Frage ins Pad und dann stellt die irgendjemand für dich. So haben wir es vorhin auch gemacht. Ja, oder Donnerstag. Mach das oder so. Aber das ging gerade nicht. Gut, dann die nächste Frage von mir. Und zwar geht die an Thomas Walter. Und zwar, gut. Und wir hatten jetzt, ich weiß nicht, die letzte Woche habe ich über Twitter mitbekommen, dass es, also über einen Zeitungsartikel auf der Süddeutschen Zeitung dann, über eine Pressemappe von deiner persönlichen Homepage. Und mich würde mal interessieren, wie du hinterher die Sache so siehst mit der Pressemappe. Ob du sagst, okay, das war an sich schon okay, aber es wurde nur falsch kommuniziert, oder wo du sagst hinterher, das hätte ich nicht machen dürfen, das war vielleicht doch ein Fehler. Wie siehst du die ganze Sache, Thomas? Ja, diese Pressemappe war in der Tat ein Riesenshitstorm, hat ausgelöst und ich war selber total überrascht. Ich muss auch dazu sagen, ich habe mich um diese Pressemappe selber gar nicht so richtig gekümmert gehabt. Es war die Aneinanderreihung von den Dingen, die auf der Homepage standen. Und ich hatte auch noch nicht einmal gemerkt, was da von der Bundespartei rüberkopiert wurde. Da ist ein Quellenzitat vorhanden gewesen, aber der Anfang und der Ende der Quelle waren nicht richtig angegeben. Ja, also ich habe auch heute nochmal mir die Sache angeguckt. Ich habe festgestellt, aufgrund der Nachfrage, die mir heute gestellt wurde, dass da auch was durcheinander gekommen ist zwischen einer Publikation und auch das, was Pressemitteilung ist, was nämlich gar keine Pressemitteilung war. Also ich will das Ding auch jetzt nochmal abspecken. Es ist mir auch irgendwie zu doof, was da alles so aneinandergereiht ist. Das kann man kürzer machen. Ansonsten, ja, meine Güte, das war mein Bekannter, der hier von PR vorgab, was zu verstehen, und der hat gemeint, ach, das machen wir mal so, und dann hatte ich so Stress auch mit anderen allen Dingen gehabt, dass ich gar nicht so richtig drauf geguckt habe. Wir hätten den ganzen Shitstorm nicht so haben brauchen, aber es ist halt mal passiert und ich muss mal gucken, dass das Ding jetzt nochmal ein bisschen revidiert wird. Mich würde halt interessieren, wie du die ganze Sache reflektierst, ob du sagst, ja, das hätte irgendwie, die Reaktion von den Leuten war unangemessen und eigentlich war das schon richtig, was du getan hast, oder würdest du sagen, das war von dir aus eigentlich ein Fehler, das hättest du so nicht machen dürfen? Also ein Fehler ist es eigentlich nicht. Ich fand Reaktionen teilweise sehr unangemessen. Wir haben Meinungsfreiheit, teilweise gingen die Reaktionen unter die Gürtellinie, das war nicht in Ordnung. Das haben auch mir andere mittlerweile auch schon gesagt. Manche Leute haben sich positiv geäußert. Ich bitte halt nur ein bisschen um Respekt, dass jeder nach seiner Fasson lebt und ja, wie soll ich sagen, dass wir hier uns nicht dauernd über Fehler unterhalten müssen, die uns nur noch lähmt, eigentlich gemeinsam voranzugehen. Und Fehler kann jeder machen. Bei mir war es sicherlich auch der Fall, weil ich nicht alles so genau hinterfragt und hinterguckt habe. Ich denke mal, es sollen sich alle in die Nase fassen hier. Okay, danke. Dann Lupino, bitte. Entschuldige, ich muss gerade kotzen. Also eine Frage hätte ich direkt an den Netznotar. Wie stehst du zum Thema Externalisierung von Schuld? Also das heißt, du sagst hier ständig, dass es Missverständnisse gibt, dass ein Shitstorm über dich reingebrochen ist. Meinst du, dass da nicht irgendwie auch ein bisschen was an dir liegt? Ich habe doch gerade gesagt, es gibt Missverständnisse auf allen Seiten. Und ich will hier die Schuld überhaupt nicht abwälzen. Vor allen Dingen, es gibt auch bei uns in der Juristerei einen Begriff, das ist die sogenannte, ja, wie soll ich sagen, Übernahme der Haftung für den Erfüllungsgehilfen. Das heißt also, wenn ich irgendjemand hier zu Hilfe genommen hat und der hat Mist gebaut an einer Stelle und ich habe es nicht überwacht, dann ist es halt auch mein Fehler. Das ist schon korrekt. Also insofern habe ich kein Problem, einen Fehler anzuerkennen. Und die Meinung zu dieser ganzen Geschichte hier, die habe ich ja schon gesagt. Ja, das war ja nicht das einzige Mal, dass du irgendwie die Schuld auf andere abgewälzt hast. Aber ich möchte es dabei bewenden lassen und hätte noch eine Frage an alle, an die allgemeine Runde. Was hält euch davon ab, die Dinge, die ihr im Vorstand machen wollt, was ihr vor uns gesagt habt, in der Basis zu tun? Und der zweite Teil der Frage ist, was hat euch bisher davon abgehalten, die Dinge in der Basis zu tun? Okay, fangen wir wieder von oben an. Christian? Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Ich war gerade abgelenkt worden und hatte die Kopfhörer nicht auf. Okay, ich entschuldige mich für meinen Ton gerade, es musste, egal. Also die Frage ist, was hält euch davon ab, die Dinge, die ihr im Vorstand machen wollt, also was ihr vor uns gesagt habt, in der Basis zu tun und was hat euch in der Vergangenheit davon abgehalten, die in der Basis anzustoßen? Ja, das ist ja so ein bisschen schwierig für mich zu beantworten, weil eigentlich habe ich ja als Beisitzer angefangen, mich um die ländlichen Regionen zu kümmern. Das war so mein Plan, so ein KV Erzgebirge in die Gänge zu kriegen und die anderen ländlichen KVs so ein bisschen zu pushen und zu unterstützen. Das habe ich auch getan, auch als in der sogenannten Basis. Ich hatte mir damals dann auch erhofft, so aus dem Landesvorstand heraus dann auch entsprechend mit den Informationen, die auch zur Verfügung stehen, das ein bisschen besser zu machen. Jetzt ist es so, ich bin nun mehr so zum Mitgliedsverwalter mutiert und das ist in meinen Augen jetzt eine etwas andere Aufgabenstellung, die vielleicht auch nicht unbedingt quasi in der Basis erledigt werden sollte, sondern von den Amtsträgern, auch schon allein aus datenschutzrechtlichen Gründen, würde ich das machen, aber ich würde, selbst wenn ich jetzt nicht gewählt würde, definitiv dem amtierenden Gensek mein Schwert geben und sagen, ich helfe dir bei der Mitgliederverwaltung. Also es wäre eigentlich, muss man sagen, rum wie numm. Man müsste halt bloß gucken, dass man das also mit dem Datenschutz unter einen Hut kriegt. Okay, würden sich alle ein bisschen kürzer fassen, wenn die Frage an alle geht? Okay, dann Daniel, bitte. Ja, die Frage kann ich nicht beantworten, weil ich genauso wie Florian einen Tag in der Partei war und direkt in den Vorstand gewählt worden bin. Ich kann dazu nur so viel sagen, dass ich auch jetzt zwar nicht Landesschatzmeister bin, aber in mehrfachen Positionen und Aufgaben schon tätig war, die nicht direkt mir zu also nicht in meinem Verantwortungsbereich auch liegen. Ich bin sowohl engagiert im Team PolGF von Johannes Ponada als auch im Bereich Wirtschaftspolitik im Bund, als auch kommissarischer Geschäftsstellenleiter, als auch Landesfinanzbeauftragter. Und dementsprechend habe ich kein Problem, auch zukünftig diese Dinge zu tun, ohne da unbedingt die Verantwortung tragen zu müssen. Lightpunk? Ich sehe die Aufgabe von Vorständen in der Piratenpartei eher in so einer Meta-Rolle, also dass Vorstände einen Rahmen schaffen sollen, in dem die Basis arbeiten kann. Und ich sehe gerade in Sachsen irgendwie das Problem, dass wir irgendwie ganz, ganz viel irgendwie an persönlichen Streitigkeiten uns aufhängen und wenig unabhängig von und ich würde gerne weiterhin irgendwie probieren, da einen Rahmen zu schaffen, in dem irgendwie personenunabhängig an Inhalten gearbeitet wird, beziehungsweise an diesem Gesamtprojekt Piratenpartei. Und ich glaube, das kann ich aus dem Vorstand besser als aus der Basis. Florange? Ja, ich kandidiere für den Vorstand, Landesvorstand, weil ich der Meinung bin, viele Ziele, die ich auf meiner Agenda habe, kann man teilweise nur aus dem Landesvorstand heraus schaffen. Vor allem natürlich der eine Aspekt, dass der Meinung bin, der Vorstand muss besser, also einen besseren Draht zur Basis wieder haben. Er muss transparenter agieren, er muss eine bessere Kommunikation haben, er muss sich besser vernetzen. Und das kann ich natürlich nicht machen, wenn ich nicht im Vorstand bin. Das ist halt eine Problematik, die da ist. Darüber kommt hinaus die Planung, langfristige Kalenderplanung von Events und die Koordination von verschiedenen Treffen und Themen. Die finde ich sehr wichtig und die ist auch sehr schwer zu erreichen, nur als Basis. Da kannst du natürlich immer wieder jede Woche einen Antrag stellen, hier will ich diesen Termin, hier will ich diesen Termin und dann der nächste Antrag, diesen Termin will ich ja verschieben oder diesen anderen Termin. Aber aus dem Landesvorstand heraus kann man das besser und effizienter machen. Und der dritte Punkt ist natürlich, dass mir auch die externe Vernetzung sehr am Herzen liegt. Und die Außenvertretung ist nun mal die Aufgabe des Vorstands, Öffentlichkeitsarbeit etc. Und das kann ich als Basis nicht machen, außer ich werde natürlich beauftragt. Aber die Zusammenspiel dieser ganzen Punkte macht es für mich notwendig, dass ich halt als Vorstand kandidiere. Good speak. Ja, im Prinzip halt, was der Christian gemeint hatte, ich kandidiere für die Mitgliederverwaltung. Das ist schon etwas, was im Vorstand sein sollte. Ich habe gemerkt, dass ich das ziemlich gut kann und dass mir das liegt, deswegen auch die Ambition zu kandidieren. Und ansonsten bei all meinen anderen Tätigkeiten, und Leute, die mich kennen, die können vielleicht bestätigen, dass ich doch relativ viel mache, da gehe ich hin und sage, ich bin Pirat und nicht Vorstandsmitglied. Also da wird sich gar nichts ändern. Jihan? Entschuldigung. Also was die so eine gewisse inhaltliche Ausprägung der Arbeit angeht, hält mich im Grunde nichts davon ab, das in der Basis zu tun. Ich tue es ja auch schon, aber momentan eher auf Bundesebene, da das in der AG Bauen und Verkehr demnächst dann programmatisch erstmal abgeschlossen ist, habe ich dann mehr Zeit und Gelegenheit und auch Lust, mich dann auf Landesebene zu engagieren. In der Sachsenpresse bin ich auch jetzt schon, auch das ist so ein Standpunkt, den ich auf jeden Fall weiter treiben würde, egal ob ich jetzt gewählt werde oder nicht. Und alles andere, oder bezogen auf die anderen Aspekte, finde ich die Frage ein bisschen schwierig, denn der Vorstand hat ja eher eine koordinierende und ich nenne es mal anstoßende Funktion und weniger jetzt die Funktion, nicht zu arbeiten. Deswegen ist es natürlich schon ein Unterschied, ob ich jetzt basisorientiert arbeite oder eben nicht. Also sprich im Vorstand. Und das, was ich dann im Vorstand machen würde, sollte ich denn gewählt werden, kann ich nicht eins zu eins so in der Basis tun, aber die Zeit, die ich habe, werde ich so oder so dann Notar? Ja, also ich hatte bisher kein Vorstandsamt, ich war ja nur Schiedsrichter. Diesen Teil, denke ich mal, habe ich an der Seitenlinie soweit ordentlich gemacht, soweit es ging. Und ansonsten war ich bisher eigentlich sehr aktiv. Die Bundes-AGs Recht und Rechtsabteilung und auch Justizpolitik habe ich einerseits mitgemacht. Dann habe ich im kommunalen Bereich einige Dinge angeschoben, was auch im Grunde überall mehrheitsfähig war und wo auch die Mitglieder zugestimmt haben. Habe auch dann nach außen hin die Dinge vertreten, das auch mit Belegung des Vorstandes. Und landesmäßig, wisst ihr ja, habe ich auch etliche Anträge schon gestellt. Beim letzten Mal haben wir ja auch was verabschiedet, was ja auch im Grunde dann ein gutes Thema für die Politik der Partei war. Also das habe ich natürlich weiterhin im Blick. Das, nur das halt jetzt mit einem Vorstandsrolle. Ich jetzt in eine Situation komme, wo ich sage, ich habe A, das Verständnis dafür, den Überblick. Ich kann die Organisation mittlerweile gut überblicken. Und wir können die wichtigen Prioritäten setzen. Und da denke ich mal, dass vielleicht hier ich jetzt mich besonders einbringen kann, dass das eben angeschoben wird. Darf ich nachhaken? Ja, klar. Das war gerade nicht meine Frage. Also ich habe nicht gefragt, was ihr bisher gemacht habt, sondern die Frage war, was ihr im Vorstand machen wollt. Warum habt ihr das nicht vorher gemacht? Oder warum seid ihr der Meinung, dass ihr das, was ihr tun wollt, nur im Vorstand könnt? Also speziell an Thomas Walter jetzt. Ja, genau, du warst doch der Kritiker, der gesagt hat, was erlaube ich mir als einzelner Pirat zu machen? Wobei ich der Meinung war, dass das soweit doch korrekt gewesen ist. Und jetzt, wenn ich für den Vorstand kandidiere, hätte ich ja sogar die satzungsmäßige Legitimation, die Partei nach außen hin zu vertreten. Also würde ich sogar in deinen Augen nur das legalisieren, was ich vorher nicht durfte. So verstehe ich zumindest mal deine Einwürfe. Also das heißt, du würdest als Vorstandsvorsitzender im Alleingang agieren, weil du Vorstandsvorsitzender bist? Nein, das ist Unsinn. Das habe ich auch ausdrücklich gesagt, dass ich nur die Parteimeinung in der Öffentlichkeit vertrete, wenn ich auch Vorsitzender bin und werde zum Beispiel von der Presse gefragt und ich zufälligerweise jetzt hier auch Antwort stehen muss. Aber ich werde niemals im Alleingang irgendwelche Parteimeinungen jetzt kreieren und die dann nach außen hin verkaufen. Das ist, habe ich nie gesagt, will ich nicht und ist auch nicht beabsichtigt. Okay, dann Universalist. Ja, also ich verstehe mich auch eher als Generalist, so wie, wie Flo, daher auch mein Nickname Universalist. Ich denke, ich habe mir halt überlegt, dass es halt schwierig ist, ich kann an sehr vielen Stellen helfen, aber ich kann mich schlecht in direkt in jede AG einbringen und mich für alles Mögliche als Beauftragten benennen lassen. Und ich denke, da wäre es gut, wenn ich für bestimmte Dinge als Ansprechpartner einfach bekannt bin und klar ist, dass man mich bei Fragen, die IT und Technik angehen, ansprechen kann. Ich denke, es wäre einfacher, dann auch Ressourcen zu erschließen und extern einzuwerben, gegebenenfalls, wenn ich in der Beziehung dann auch den Vorstand vertreten kann. Und zu guter Letzt kandidiere ich für den Vorstand, weil ich denke, dass ich Ansprüche an den Vorstand, die ich ja schon hier und da mal gestellt habe, so kleinere Fragen in Richtung Transparenz waren, aus dem Vorstand heraus doch besser durchsetzen lassen, als wenn man da quasi nicht die Verantwortung übernimmt und das als jemand macht, der nur meckert, aber oder der halt nur kritisiert, aber selber halt nie den Kopf hinhält. Darf ich da auch noch mal kurz nachfragen, bitte? Jo, immer, gerne. Also Universalist, was hält dich denn davon ab, eine Beauftragung für IT-Fragen anzunehmen oder dich darum, sagt man denn, bewerben, wie auch immer, oder nachzufragen, ob du so eine kriegst? Ich meine, da könntest du auch als Ansprechpartner präsent sein. Ja, eigentlich nicht viel. Ich kandidiere halt als Beisitzer, um auch zu zeigen, dass ich bereit bin, mehr als 10, 15 Stunden zu investieren, sondern ich denke da schon an 30, 35, 40 Stunden. Mich hat bei den bisherigen Beauftragungen halt oft auch so ein bisschen gestört, dass es dann nicht, dass man die Ansprechpartner teilweise auch schwer findet und da möchte ich halt auch Mittler sein, um dann die Ansprechpartner zu kennen, vermitteln zu können und quasi eine Vernetzung herzustellen, weil ich halt eher so ich denke, dass ich ganz gut eine Schnittstelle zu der Notfraktion sein kann, die ansonsten so still vor sich hin werkelt. Und dieses still vor sich hin werkeln ist halt blöd, wenn man die Leute dann nicht findet. Okay, reicht das, Lupino? Ja, danke schön. Okay, wir haben zwar jetzt 10, aber wir haben noch eine letzte Frage. Habe ich eben noch aufgerufen, das würde ich noch gerne jetzt machen. Der Christian Peters musste jetzt los. Deswegen noch die letzte Frage an die restlichen 7. Dann Arndt, bitte. Also im Grunde sind es 2. Ich übernehme die Fragen von Tilo aus dem Pad. An Daniel, Marcel und Flo, also aus Dresden. Ihr seid gewählte Vorstandsmitglieder im KV Dresden für 2 Jahre. Wie reagiert ihr auf den Vorwurf des Ämterhoppings bzw. Crappings? Und dann alle Kandidaten, ob vor dem Ablauf der Wahlperiode mit einer Kandidatur zum Bundesvorstand zu rechnen ist. Okay, machen wir erstmal die erste Frage, und zwar Daniel, bitte. Also mir hat bisher noch niemand vorgeworfen, dass ich, wie hat es genannt, Vorstandshopping betreibe. Weiß auch sonst nicht, wie ich da gerade darauf antworten soll. Vielleicht lasse ich erstmal andere vor. Dann Florange. Ja, also ich weiß auch nicht genau, was er damit meint. Im Prinzip ist es so, wir haben jetzt auch unabhängig von dem Ausgang der Wahl schon eine Neuwahl in Dresden institutionalisiert, also ausgerufen für Ende Oktober. Wir waren auf 2 Jahre gewählt, das ist richtig. Aber in meinen Augen haben wir in diesem einen Jahr viel gemacht hier in Dresden, viel erreicht. Und ich persönlich fände es gut, wenn jetzt neue das Ruder übernehmen würden, teilweise, weil auch neuer Ideeninput reinkommen muss, in meinen Augen. Und deswegen würde ich es nicht als Ämterhopping bezeichnen. Good speak. Ja, ich muss doch ein bisschen schmunzeln bei der Frage. Ja, Ämterhopping, keine Ahnung. Ich sehe so ähnlich wie Florian. Ich bin eh einer, der sagt, man wählt die Vorstände auf nur ein Jahr und passiert dann und guckt dann, was da passiert. Dass wir auch 2 Jahre gewählt waren, das ist keine Pflicht. Man kann trotzdem einmal im Jahr eine Hauptversammlung wählen und den Vorstand entlasten oder nicht entlasten. Und ja, wenn man da jetzt mir einen Vorwurf geben will, ich würde Ämterhopping betreiben, dann soll man das ruhig machen. Wir kümmern uns alle, dass wir geeignete Nachfolgekandidaten hier in Dresden bekommen, dass wir unseren, in Anführungszeichen, Kreisverband halt auch gute Nachfolger halt geben können. Und ja, also ich habe das jetzt zum ersten Mal gehört, dass ich hier ein Ämter-Grapping machen würde, also naja. Okay, Arndt, wiederholst du deine zweite Frage nochmal? Und ich bitte alle anderen jetzt vielleicht noch kurz darauf anzuantworten. Ob vor dem Ablauf eurer Wahlperiode mit einer Kandidatur zum Bundesvorstand zu rechnen ist. Okay, Universalist? Nein. Notar? Klares Nein. Jihan? Auch nein. Goodspeak? Nein. Florange? Nein, nein. Dietpunk? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es der Bundespartei so schlecht geht, dass sie mich brauchen. Daniel? Nee, danke. Okay, 6:10. Dann bedanke ich mich erstmal, dass alle da waren. Wir waren wirklich fast die ganze Zeit über 40 Leute. In der Spitze, glaube ich, 43. Ich bitte, bevor alle noch abhauen oder sowas, Pat ist ganz unten so ein paar Zeilen mit Feedback reinzuschreiben, was ihr am Donnerstag anders oder besser haben wollt. Sowohl die Kandidaten als auch die Teilnehmer. Ob das Ganze zu starr ist, ob man das ein bisschen offener machen sollte oder sowas. Also schreibt Feedback rein, weil Donnerstag können wir den ganzen Abend noch anders gestalten. Ansonsten sind natürlich wieder alle eingeladen. Donnerstag geht's weiter. Jetzt ist offene Runde für die Leute, die noch Zeit haben und Lust haben, hier irgendwie noch groß zu reden, wo was nicht aufgenommen wird. Ansonsten sehen wir uns Donnerstag 8 bis 10 wieder da. Bitte schreibt alle Feedback ins Pad. Das war's. Und kommt alle ins Sprechen rein oder sonst was. Ich bedanke mich bei allen. Ja, danke an dich, Rilo, für das